So. Bluetooth-Kopfhörer. Die fallen ja jedes Mal auf, ne? Ja, nein, ja. Du hattest das letzte Mal nicht dabei. Ach so, aber hat dich schon irritiert. Ich habe sie noch nie gesehen. Die sind gut, also die kann man leider nicht mit sowas benutzen, aber so vom... Ach, stimmt ja, es geht von, ja nicht mit deinem Gerät. Aber so für iPhone und Handy hören ist das perfekt, kann ich nur empfehlen. Fürs Fahrradfahren meinst du? Das Fahrradfahren ist perfekt. Ich hasse es ja, ne? Ich hasse ja Leute, die auf dem Fahrrad Kopfhörer hören. Ja, ich habe es ja immer nur ein... Nicht Kopfhörer hören, sondern Kopfhörer auf den Ohren haben. Das sind nämlich immer so Leute, die kriegen total viel nicht mit. Ja, ich habe ja nur einen. Ich habe ja nur einen. Ah. Und den anderen höre ich, also das ist schon noch zu verantworten. Ja. Herzlich willkommen zum Küchenradio. Ja. Folge 1398. 267, glaube ich. Ist es? Ich glaube 268 ist es. 268, anyway. Okay. So, ja, wieder ein großer Anlass zu großer Freude. Genau, Auswärtstermin heute mal, Auslandsreportage aus Prenzlauer Berg. Hallo Katja. Hallo. Ja, Onkel Andi kommt ein bisschen später, hat gerade ge-SMS, wir sollen schon mal anfangen. Ja, und wir hatten ja vor einer Weile von Folgen den André Holm zu Gast und haben die ganze Zeit über den Fall geredet, über das Verfahren geredet und diese ganze Genese dieser unglücklichen Geschichte und hatten damals ja angekündigt, dass wir nochmal uns diesem eigentlichen Thema von dir widmen wollen, nämlich Gentrifizierung, und das wollen wir heute machen. Herzlich willkommen, André Holm. Ja, herzlich willkommen. André, du hast den Ort ja ausgesucht, ne? Aber lass mal ganz kurz, bevor wir in Medias Res gehen, nochmal auch online, müssen wir dir gratulieren, weil dein Verfahren jetzt endgültig eingestellt wurde. Genau, ich habe vor 10 Tagen ungefähr am Sonntag von meinem Anwalt erfahren, dass die Bundesanwaltschaft einen Brief geschickt hat, in dem drin stand, dass das Verfahren eingestellt ist. Das ist ein sogenannter Einstellungsvermerk. Das Ganze klingt eigentlich so ein bisschen traurig. Also das sind so 7 Seiten. Wenn man die liest, dann hat man das Gefühl, die wollten das nicht wirklich einstellen, aber sie mussten das einstellen, weil tatsächlich sozusagen keine weiteren Indizien gefunden werden konnten, auch nach diesen ja, fast 4-jährigen Ermittlungen gegen mich. Und damit ist zumindest dieses Verfahren jetzt erst einmal beendet. Was heißt dieses Verfahren? Gibt es noch mehr? Ja, das weiß man ja immer nicht. Also das sind ja eher diese Zufälle, wenn es mal bekannt wird. Und ich hoffe natürlich, dass es keine anderen gibt. Aber also so dieser Text, der liest sich eigentlich wie, der ist uns hochverdächtig. Und du vermutest, dass jetzt parallel noch irgendwie noch so ein anderes Verfahren weiterlaufen könnte oder was? Ist das so ein ungutes Gefühl? Nee, ich vermute das nicht. Das ist, wäre aber kein Einzelfall. Also sozusagen wir haben ja inzwischen auch im Zuge der Beschäftigung mit solchen Verfahren ganz viele Leute kennengelernt, die quasi immer mal wieder im Abstand von 2-3 Jahren auf irgendwelchen Listen von Verdächtigungen landen. Und das würde ich jetzt nicht ausschließen, aber hoffe, dass das nicht nochmal sozusagen so große Wellen auch für mich schlagen muss. Aber erstmal bist du erleichtert, oder? Erstmal bin ich grundsätzlich erleichtert, na klar. Also es war jetzt sozusagen kein Entschuldigungsschreiben der Bundesanwaltschaft und man hätte sich sicher auch was anderes vorstellen können, was man da nach 4 Jahren Überwachung bekommt. Aber klar, so ist der Stand jetzt erstmal. Und was stand da? Ich meine, 7 Seiten, die muss man auch erstmal voll kriegen. Was stand denn da so drin? Na, da wird nochmal ausführlich beschrieben, wie sie auf den Verdacht gekommen sind, wer die militante Gruppe überhaupt sein soll, was die alles gemacht haben, warum es völlig gerechtfertigt war, dass die Bundesanwaltschaft grundsätzlich gegen diese Gruppe ermittelt. Also das wird alles nochmal dargestellt und dann werden sozusagen einzelne Indizien, die bei mir dazu geführt haben, dass so lange ermittelt wurde, nochmal bewertet und dargestellt und dann in so einer Gesamtschau formuliert, dass aber all dies nicht ausreicht, um das Verfahren weiterzuführen und dass deshalb jetzt eine Einstellung standesgemäß ist. Und bekommst du eine Entschädigung für U-Haft und solche Sachen? Ja, wir können Entschädigungen beantragen, also da muss man seine Entschädigungs... weiß nicht, Pflichtmöglichkeiten, also das muss sozusagen innerhalb von 4 Wochen muss man das formlos beantragen und dann kann man da verschiedene Entschädigungen. Da gibt es dann so eine Art Tagessatz oder sowas, ne? Na, für Untersuchungshaft gibt es Tagessatz, aber da sind ja auch so Fragen, ob es irgendwelche verlorenen Einnahmen gibt aus diesen Zeiten oder sonstige Kosten entstanden sind durch aufgebrochene Türen bei Hausdurchsuchungen etc. Ja. Also das heißt also da muss man mal gucken, was da sozusagen als Schadensersatz gefordert werden kann. Und dieser gesamte Bereich von auch psychologischer Belastung für mich und die Familie, das ist da jetzt noch gar nicht sozusagen groß besprochen. Also inwieweit man da auch überlegen kann, ob das schadensersatzfähig ist. Ja, aber dann können wir uns ja jetzt endlich mal in aller Muße und deinem eigentlichen Thema, mit dem du dich freiwillig beschäftigst schon seit vielen Jahren, widmen, nämlich Stadtsoziologie, Gentrifizierung ist da ein Unterkapitel davon, glaube ich, ne? Sag doch mal, du bist Wissenschaftler an der Uni Frankfurt, ne? Oder Oldenburg oder Frankfurt? Das Oldenburg, ist, Oldenburg ist es, genau. Und was beschäftigt dich denn so an diesem Thema? Wo fängt dieses Thema für dich an? Wo hört das so auf? Also, was macht das für dich so interessant, dass du dich da irgendwie mit dem Lebewesen in der Stadt... Weil es hier ganz schön laut ist an der Ecke. Ein bisschen rüber gehen, genau. Dann können wir nämlich hier erstmal anfangen, vielleicht sagen, warum wir uns hier getroffen haben. Genau. Ich nehme an, das war der lila genau. Also wir sind ja Eberswalder Straße, Ecke Oderberger Straße. Also südlich vom Mauerpark, oder was ist das südlich nicht? Das ist irgendwie doch so südöstlich oder sowas, ne? Östlich vom Mauerpark. Östlich vom Mauerpark. Irgendwie sowas. Na jedenfalls. Also zwischen Mauerpark und hier diesem ganzen Oderberger Kastanienallee. Wir sind eigentlich genau da, wo früher die Mauer verlaufen ist. Genau. Sozusagen. Erzähl doch mal, warum du hast ja den Platz hier vorgeschlagen. Was seit 1990 wohl den absolut größten, die größte Umwälzung erlebt hat, was überhaupt irgendein Viertel hier in Berlin erlebt hat. Ne? Genau. Also da werden mir die Worte schon hier entzogen. Das ist ganz klar. Also das Prenzlauer Berg, also das, was jetzt hier linke Hand von uns, liegt sozusagen eins der deutlichsten Aufwertungszeichen ist und sozusagen den größten Wandel an Modernisierungsaktivitäten, Bauaktivitäten, aber eben auch Bevölkerungsveränderung durchgemacht hat. Und auf der anderen Seite sehen wir da im Hintergrund sozusagen jenseits des ehemaligen Mauerstreifenverlaufs noch so die Häuserspitzen von dem Gebiet Weddingbrunnenstraße. Und das ist ja ein Sanierungsgebiet aus den 60er, 70er Jahren in West-Berlin, liegt jetzt im Wedding. Und das ist eins der ärmsten Viertel in Berlin. Und wenn man sozusagen diese Eberswalder Straße hier runterschaut, dann sieht das jetzt im Sommer natürlich total nett aus mit vielen Bäumen und vielen Fahrradfahrerinnen und bunt gekleideten Leuten. Und diese Straße markiert aber sozusagen die härteste soziale Grenze, die wir in Berlin sozusagen zwischen zwei Quartieren überhaupt haben. Also das Gebiet linke Hand geht ja dann schon nach Mitte rüber, also sozusagen das Gebiet um den Arkona-Platz herum, weist beispielsweise, um eine Zahl mal rauszunehmen, eine Arbeitslosenquote oder Hartz-IV-Quote von unter 5% auf. Vergleichbare Zahlen in dem Brunnenviertel auf der Weddinger Seite sind bei fast 40%, um nur mal sozusagen die Differenzen, die sozusagen... Gilt das denn eigentlich auch, kann man das eigentlich ermessen? Gibt es dazu Zahlen, inwieweit das zum Beispiel genau dieses Viertel, was hier angrenzt, betrifft? Weil so der harte Kern sozusagen im Wedding oder da, wo es besonders problematisch ist, ist ja ein bisschen weiter rein. Ne? Das ist ja Soldiner Kiez. Das waren jetzt schon Zahlen, die... Hier aus dem Kiez sozusagen. Klar, also es gibt ganz kleinräumige Statistiken, also die werden ja im Sozialmonitoring auf... Also noch unterhalb statistischer Gebiete werden die ja erhoben. Und das ist schon das angrenzende Gebiet hier, ja? Das ist das angrenzende Gebiet, klar. Lass uns doch mal hier über die Straße gehen, dann kommen wir in ein bisschen ruhigere Gefilde, zumindest was den Lärm angeht. Gehen wir jetzt hier über die Oderberger Straße rüber. Warte mal, ich muss zwischen euch gehen, glaube ich, sonst ist das mikrotechnisch ein bisschen schwierig. Ja, auf der Ecke haben wir ja so ein neues Symbol, wo sich sozusagen der Hass aller Anti-Gentrifizierer dran auslässt, oder? Marthas Hof, das ist so... Hier so eine lilane Box, die hier vor uns steht. Ja. Das ist ein Großbauprojekt für Townhouses im Prenzlauer Berg, die eine Riesenfläche bebauen. Mit keiner schlechten Architektur, muss man sagen. Also sie haben sich in diesem Fall mal echt Mühe gegeben. Die paar Townhouses sind nicht schlecht. Und wo sollen die gebaut werden? Hier auf dem Mauerstreifen? Nee. Wenn wir die Schweterstraße ein bisschen hochgehen würden, dann könnten wir die große Baustelle sehen. Aber das ist so der Gipfel sozusagen, ne? Das ist so der Gipfel sozusagen. Das ist nicht nur modernisierter Altbau sozusagen, sondern da entstehen richtig neue Communities sozusagen. Genau, das ist der sozusagen die aktuelle Phase der Aufwertung, die jetzt also als eine Neubau, Gentrification tatsächlich sich hier im Prenzlauer Berg durchsetzt. Das ist ein Trend, den wir seit so 2-3 Jahren, auch statistisch irgendwie, wenn man sich die Bauanträge, Statistiken von Bauanträgen in den einzelnen Gebieten anschaut, dann gibt es so eine ganze Reihe von ehemaligen Sanierungsgebieten in Mitte, also die Spandauer Vorstadt, die Rosenthaler Vorstadt, das Gebiet Kollwitzplatz, aber auch Teutoburger Platz, wo die Oderberger Straße und die Schweterstraße dazugehören, in denen seit 2006, 2007 die Anträge für Neubauten, die Anträge auf Modernisierung deutlich übersteigen. Ja? Das heißt also, da kann man auch statistisch sehen, diese Phase der Modernisierungserneuerung, die ja auch zu einem Bevölkerungsaustausch geführt hat, die ist weitgehend abgeschlossen. Also da gibt es auch kaum mehr noch Ressourcen und Modernisierungsspielräume. Und sozusagen nachdem diese Modernisierung in den Altbauten abgeschlossen war, ist jetzt sozusagen eine neue Etappe gekommen. Und die unterscheidet sich in sozusagen der Form ihrer sozialen Exklusion nochmal deutlich von den Modernisierungen von Altbauten, ja, wo es immer sozusagen wenigstens so eine Handvoll von Altmieterinnen gab, die da noch bleiben konnten, die mit Unterstützung des Bezirks sozusagen mindestens vorübergehendes Bleiberecht erhalten haben oder Härtefallzahlungen bekommen haben. Und in diesen neu gebauten Häusern, also die jetzt als Townhouses, Urban Villages, wie auch immer, dargestellt werden. Das sind alles Projekte, die ausschließlich Eigentumswohnungsprojekte sind. Im Fall vom Martershof oder auch von den Kastaniengärten, die direkt anliegen an dem Gelände, sind das Preise, die bei 3.000, 3.500 Euro den Quadratmeter anfangen, was selbst für dieses sehr schmale Segment in Berlin von Eigentumswohnungen sozusagen eher die höheren Preisklassen sind. Und die Bauprojekte, die wir hier jetzt sehen, also auch den Martershof selbst, die bezeichnen sich selber auch also in der Eigenwerbung als Luxuswohnprojekte. Und das ist schon auch in der Bevölkerungsdynamik hier im Prenzlauer Berg nochmal eine neue Stufe von Veränderung. Kann ich zu diesem Thema Gentrification noch mal kurz was nachfragen, weil der Beginn dieser Bevölkerungsaustausch, der ja Anfang der 90er Jahre angefangen hat, das hört sich jetzt ein bisschen so an, als wären die Leute von vornherein verdrängt worden. Das war ja nicht ganz so. Wenn ich mich recht erinnere, war das 1990 hier auch eine ziemlich desolate Wohnsituation in vielen Häusern. Also es gab in vielen Häusern keine Bäder, es gab in vielen Häusern keine Zentralheizungen und es wurden auf der anderen Seite, es hat reingeregnet, es war eine ziemlich schlechte Substanz einfach auch ganz, ganz oft da und es wurden auf der anderen Seite viele Wohnungen frei in Wohnungen, die in der DDR jedenfalls als sehr begehrenswert galten, nämlich in diesen Hochhäusern, wo die Leute auf einmal, also ich kenne echt zahlreiche Fälle auch noch von damals, die sich gefreut haben, umziehen zu können in eine Wohnung, die einen anderen Standard geboten hat. Also es war hier auch viel leer, ne? Also da wurde auch nicht nur verdrängt, muss man sagen. Na, wir hatten einen Leerstand von 15-20%, klar. Der ist ja dann aber gleich 89, 90 auch mit den Hausbesetzungen und mit einer sozusagen Offenlegung von Schwarzwohnsituationen sozusagen relativ schnell deutlich reduziert worden. Und, ist das auch schon Gentrifizierung? Das waren ja alles Leute aus dem reichen Süden der Republik oder so. Nee, das waren erst mal vor allen Dingen ja Ostberliner, die die Häuser besetzt haben. Die Westberliner sind ja erst dann Mitte 1990 dazugekommen. Also die haben auch damals noch freundlich angefragt, ob nicht die Ostszene was dagegen hat, dass sie kommen. Und da gab es irgendwie in der Interim, glaube ich, damals irgendwie so ein großes Schreiben von der Kirche von unten. Also einer der sozusagen eher subkulturell geprägten Oppositionsgruppen, die quasi eine Einladung an Westberliner Genossinnen und Genossen ausgesprochen haben, doch auch in Ostberlin Häuser zu besetzen. Also das heißt, das war damals noch sozusagen nicht die pure Kolonialisierung, sondern man kam noch auf Einladung und hatte auch sozusagen gehörigen Respekt davor, einfach in einem anderen Land sich sozusagen Wohnungen anzueignen. Also Sachen, die es heute natürlich so nicht mehr gibt. Die Frage mit der Verdrängung, die ist, glaube ich, ein bisschen komplexer. Also sowohl in den politischen und auch wissenschaftlichen Debatten. Und die Frage ist da sozusagen zum Ersten, was willst du überhaupt als Verdrängung bezeichnen? Also ist Verdrängung ein individuelles Schicksal? Dass ich sage, ich spreche von Verdrängung, wenn ich einen einzelnen Mieter, Mieterin finde, die sagt, ich bin unfreiwillig ausgezogen, ich wurde von meinem Eigentümer aus der Wohnung getrieben, die Miete war so hoch, dass ich sie nicht mehr bezahlen konnte. Also von solchen erzwungenen, unfreiwilligen Auszügen, da sind sich wahrscheinlich alle einig, das ist definitiv Verdrängung. Das ist auch das, was der Bezirk und was der Sanierungsträger hier in den Sanierungsgebieten vermindern, eindämmen, verhindern wollte. In den Diskussionen um Gentrification-Prozesse gibt es einen Begriff der indirekten oder exklusiven Verdrängung, die nämlich nicht nur danach fragt, wie sind die einzelnen Schicksale, sondern die fragt danach, wie groß ist eigentlich das Potenzial von preiswerten Wohnungen in einzelnen Gebieten, die es bestimmten sozialen Schichten, Milieus, Gruppen möglich macht, in so einem Gebiet zu wohnen. Ja, und das ist ein Verdrängungsbegriff, der gar nicht mehr individuell operationalisiert werden kann, sondern wo ich fragen muss, was passiert eigentlich wenn ein Rentnerhaushalt aus Prenzlauer Berg auszieht und seine bisher preiswerte Wohnung aufgibt, kann ein Haushalt ähnlichen, vergleichbaren sozialen Statuses danach überhaupt wieder einziehen. Okay. Weil das, ja, wenn wir das als verdrängend bezeichnen, dann haben wir sozusagen sehr, sehr deutliche Verdrängungseffekte, die wir hier beobachten können. Ja, die also eher nicht in der Form von tatsächlich, da werden Menschen vertrieben, ja, was so ein Verdrängungsbegriff so ein bisschen da mitschwingt. Sondern ein Milieu wird verdrängt, so eine Schicht. Genau, oder es gibt eine sozusagen Schließung des Wohnungsmarktes, um es noch ein bisschen abstrakter auszudrücken, für sehr günstig waren, ne? Also so. Aber das ist ja interessant, also das ist ja insgesamt so ein. Naja, aber also klar, aber was heißt das? Also deshalb konnten ja auch. Also, bestimmte Schichten und Milieus sich hier ansiedeln. Also deshalb hatten wir hier. Ja, ich fand allerdings so zum Beispiel, als die Häuser, in denen ich gelebt habe, im Prenzlauer Berg saniert wurden, haben wir sehr faire Angebote bekommen, immer vom Senat. Mhm. Die haben uns irgendwie Umzugsgeld bezahlt, dafür haben Umsatzwohnungen bereitgestellt. Die waren auch alle immer an Mietspiegel gebunden. Mhm. Die waren teurer als die Wohnungen, in denen wir vorher waren. Die haben aber auch einen deutlich besseren Standard geboten, muss man auch mal sagen. Mhm. Also ich kann ja auch nicht erwarten, dass eine Wohnung, wo dann fließend Wasser und ein Bad ist, genauso teuer ist wie ein Sanierungsfall mit einer Toilette auf der Treppe, so. Und ohne Bad. Ja. Und Kohleofen. Hm? Klar, also, aber da reflektierst du ja im Prinzip die sozusagen Sanierungsanstrengung bis, weiß ich nicht, 96, 97, ja? Also die tatsächlich ja als so eine Art sozial organisierte, behutsame Stadterneuerung organisiert war. Das war eine Zeit, als 60-70% aller Modernisierung mit öffentlichen Geldern finanziert wurden. Mhm. Ja, und dann waren diese Umsatzprogramme sozusagen Bestandteil von diesem Programm, auch in den sanierten Wohnungen. Kurz mal einhaken, staatliche Gelder, das heißt also die Leute, die saniert haben, wurden unterstützt mit staatlichem Geld. Das wurde nicht komplett vom Staat finanziert, sondern war so staatlich unterstützt. Oder? Na, dann muss man ein bisschen weiter ausführen. Also sozusagen könnten für die Ökonomie der Stadterneuerung drei große Phasen einteilen. Da wäre diese erste Phase bis etwa 96, wo tatsächlich mit staatlichen Förderprogrammen, die vergleichbar sind mit dem Programm des sozialen Wohnungsbaus, die Stadterneuerung finanziert wurde. Das heißt, Eigentümer, die sanieren wollten, haben im Prinzip die kompletten Kosten vom Staat ersetzt bekommen, ja, über Kredite und über direkte Baukostenzuschüsse, und mussten sich im Gegenzug aber langfristig verpflichten, die Miete und die Belegungsbindung in diesen Wohnungen aufrechtzuhalten, sodass wir in diesen Wohnungen, ja, die bis 1996, 97 saniert wurden, zum Beispiel eine Altmieterquote von 60-65% auch hatten. Was heißt langfristig eigentlich in dem Zusammenhang? Na, sind je nach den unterschiedlichen Programmjahren gab es sozusagen Laufzeiten dieser Förderprogramme, die in den Sanierungsgebieten mindestens 15, teilweise aber auch auf 20 Jahre festgelegt waren. Das heißt also, da werden wir jetzt in den nächsten Jahren noch in die Situation kommen, dass da sozusagen die ersten sanierten Häuser aus der Bindung fallen. Dann hatten wir so eine zweite Phase, die ist tatsächlich, die kann man als so eine Art abschreibungsinduzierte Modernisierung beschreiben. Da gab es im Zuge des, weiß nicht, um Investitionsanreize im Zuge des Vereinigungsprozesses zu setzen, die Sonderabschreibung Ost, AFA, Sonder-AFA. Da kann ich unsere Folge Hostel empfehlen. Vom Rosenthaler Platz mit diesem Hostel. Kennst du den Typen vom Circus? Ja. Der hat dazu eine irre Geschichte erzählt zu dieser Sonder-AFA. Da könnt ihr mal reinhören. Genau. Aber wie kennzeichnet sich die aus? Genau. Und die funktionierte im Prinzip so, dass private Investoren, die Geld in die Investitionen oder in die Modernisierung stecken, dass die Möglichkeit hatten, also dann in verschiedenen Jahren hat es sich so ein bisschen graduell abgestuft, aber in den besten Konditionen innerhalb von 8 Jahren 100% der Investitionskosten von der Steuer abzusetzen. Das heißt, man brauchte also Eigentümer, die genügend eigenes Einkommen hatten, um es von der Steuer abzusetzen. Das war die Zeit, als diese sozusagen unglaublich vielen GbRs und Fonds sich gegründet haben, ja, wo sinnbildlich also die Gelder der Zahnärzte und Anwälte aus München und Frankfurt und Hamburg sozusagen nach Prenzlauer Berg geflossen sind. Dieses Modell der Abschreibungsmodernisierung hatte vor allen Dingen einen hohen Zeitdruck. Das heißt, um möglichst früh mit diesen Abschreibungen beginnen zu können, waren die darauf angewiesen, dass möglichst schnell eine Baugenehmigung, ein Baubeginn stattfindet. Das hat dieses Abschreibungsmodell sehr, oder die Eigentümer, die das genutzt haben, sehr kompromissbereit gemacht, sozusagen den bezirklichen Forderungen und auch den Mieterforderungen in den Häusern. Ja, das heißt also, die haben nicht damit, also mussten nicht damit rechnen, wie hoch ist später die Miete, die ich einnehme, sondern die wollten möglichst früh beginnen, möglichst viel Geld in diesen Häusern auszugeben. Und um das zu erreichen, hat der Bezirk diese berühmten Mietobergrenzen damals festgelegt, hat gesagt, also liebe Eigentümer, ihr könnt sofort anfangen zu bauen, ihr müsst nur von allen Mietern eine Vereinbarung mitbringen, die von den Mietern unterschrieben ist, und in dieser Vereinbarung soll die Mietobergrenze privatrechtlich zwischen euch und den Mietern festgelegt sein. Und das haben die damals gemacht, da hatten die ein großes Interesse daran, weil die ja relativ schnell modernisieren wollten, ganz schnell eine Einigung mit den Mietern zu bekommen. Mieterorganisationen haben damals die Köpfe über den Händen zusammengeschlagen, haben gesagt, hier wird ja quasi das ganz normale Mietrecht, also wo Modernisierungsvorhaben angekündigt und genehmigt werden müssen, das wird hier quasi suspendiert und wird in so einer Art privatrechtlichen Vereinigung oder Vereinbarung zwischen Mietern und Eigentümern aufgelöst. Dieses Modell hat dazu geführt, dass insbesondere Haushalte, also ich habe damals Untersuchungen gemacht, also Ende der 90er Jahre in Modernisierungshäusern, dass vor allen Dingen Haushalte oder Mieterinnen, die sozusagen höhere Bildungsabschlüsse hatten, die vielleicht gut vernetzt waren, also selber Rechtsanwälte kannten oder selber Architektur studiert hatten, also ein bisschen wussten, worüber das da ging, dass die unglaublich gut in der Lage waren, sozusagen eigene Sonderinteressen bei der Gestaltung der Wohnung, bei der Gestaltung der Mietentwicklung nach der Modernisierung mit reinzubringen. Ja, also da gab es ganz fantastische Verträge für die, die das konnten. Und auf der anderen Seite haben wir damals in den Studien festgestellt, sind gerade die alten Ostbewohner, Rentnerinnen, Arbeiterhaushalte, die... Arbeiterhaushalte, die nicht über so ein hohes Bildungsniveau verfügten, die haben gar nicht erkannt, ja, dass das eine Riesenchance ist, die sich ihnen da bietet. Und die haben quasi irgendwie die erste A4-Seite, die ihnen vorgehalten wurde, unterschrieben, hatten dann auch die Mietobergrenze, aber sozusagen nicht die guten Potenzial ausgeschöpft. So überhaupt nicht ausgeschöpft. Und diese Form der Sanierung... Ist das Andreas? Hat schon dazu geführt, dass ein größerer Teil der Bewohnerinnen aber verunsichert war. Ja, also das war sozusagen nicht mehr der Sozialstaat, der dich an die Hand nimmt und sagt, hier gibt es eine Umsatzwohnung, hier gibt es Fördergelder, hier gibt es auf 20 Jahre festgelegte Mietpreise, sondern das war irgendwie eine Vereinbarung mit einem Eigentümer, wo man... Hallo. Grüß dich. Hi. Wo viele nicht wussten, kann man dem jetzt trauen oder nicht. Und das hat dazu geführt, dass... fast die Hälfte ausgezogen ist. Ja, wenn wir diese Altmieterquoten in den Häusern untersucht haben, dann war das so, diese Pari-Pari-Situation hat damals unglaublich große Diskussionen auch hier im Bezirk gegeben, dass alle diskutiert haben, also war ja ein Ziel, die Sozialstruktur zu erhalten in der Sanierung, und dann das war so die Zeit, wo alle gesagt haben, ist das Glas jetzt halb leer oder ist es halb voll? Ja, ist es ein Erfolg, dass 50% bleiben, obwohl Private investieren, oder ist es sozusagen ein Misserfolg der sozialen Stadterneuerung, dass die Hälfte ausgezogen ist? Ja, und das war auch die Diskussion, wo diese Debatte um diese verschiedenen Umzugsgründe ganz prominent war, wo dann auch Untersuchungen gemacht wurden und gesagt wurde, wer weiß denn, warum die Leute ausziehen, kann man eigentlich gar nicht so genau sagen. Also vielleicht haben die ja auch ganz andere Gründe, die mit der Wohnung gar nichts zu tun haben. Und trotzdem bleibt sozusagen, also auch statistisch in den Untersuchungen, die wir geführt haben, dass die Umzugshäufigkeit in diesen Modernisierungshäusern viermal so hoch war wie im Bezirksdurchschnitt. Ja, also selbst wenn wir Mieter befragt haben und die haben gesagt, na, es ist ihnen einfach zu laut geworden oder sie haben hier nicht genügend Parkplätze oder keine befriedigende Schulsituation. Ja, also selbst wenn ich das alles berücksichtige, war es trotzdem so, dass der Anlass, ja, also der Grund mag vielfältig sein, der Anlass für den Umzug ist ganz häufig die Umbauten in der Wohnung gewesen. Weil die nicht mochten oder was? Oder weil das einen zu hohen Preis mit sich gezogen hat oder wie? Na, weil eine Modernisierung in so einer Wohnung, ja, wir sprechen von diesem Abschreibemodell, wo die Eigentümer ein Interesse hatten, möglichst viel zu investieren. Das heißt, die haben sozusagen sehr umfangreiche Umbaumaßnahmen gemacht. Die waren fast immer damit verbunden, dass man für 6 Wochen oder für einen Sommer irgendwo umziehen muss, dass man zurückziehen muss oder dass man sich entscheidet, ich lebe jetzt ein halbes Jahr auf einer Baustelle. Also das sind schon sozusagen auch gute massive Eingriffe Gründe zu sagen, das tue ich mir nicht an. So. Okay. Ja, und deshalb sind Modernisierungen häufig so ein Anlass zu sagen, will ich nicht meine sozusagen meiner pflegebedürftigen Mutter näher sein oder ziehe ich jetzt ins Grüne, weil ich denke, das ist für die Kinder besser. Also das heißt also so latente Umzugsperspektiven, die werden dann sozusagen konkret ausgelebt. Bevor wir jetzt zur dritten Phase kommen, irgendwie, kurz mal Andreas Hallo sagen, ihr kennt euch ja schon, ne? Wir kennen uns schon, ja, natürlich. Genau. Wir haben ja schon den ganzen Abend zusammengesessen. Genau. Wir waren jetzt bei den zwei Phasen der Gentrifizierung. Sind wir jetzt bei ungefähr um das Jahr 2000, genau. Ne? Ende der 90er Jahre, ja. Bei der Phase der nächsten großen Sanierungswelle im Prenzlauer Berg. Ich freue mich, dass ihr immer noch hier steht. Ich dachte schon, ihr seid. Ja, wir können ja mal. Hast du eine Richtung, in die wir mal uns vorwagen wollen? Na, wir müssen ein bisschen entscheiden, ob wir uns, da könnten wir dann zur vierten Phase, ob wir uns das da mal aus der Nähe angucken wollen. Also das blaue oder Wunder. Die Alternative? Die Alternative wäre, dass wir in die Oderberger reingehen. Aber wir können auch erst da hoch und dann nochmal so rumgehen. Um die Ecke. Genau, wir gehen mal Richtung vierte Phase. Also du hast jetzt gesagt, okay, das ist sozusagen diese Phase der Sonderabschreibung. Sehr viele Investitionen in sehr kurzer Zeit, dadurch sehr kompromissbereite Mieter. Wer Bescheid wusste, konnte da viel rausholen. Wer nicht Bescheid wusste, ist nicht komplett verarscht worden, hat es aber auch nicht wirklich nutzen können. Und unterm Strich hat es dazu geführt, dass wieder mehr Altmieter rausgegangen sind, als es vorher der Fall war. Genau, mehr als vorher, aber sozusagen letztlich immer noch die Hälfte. So. Also konnte man sagen, kann man das sagen, unterm Strich, wie viele Altmieter so um 2000 noch hier gewesen sind? Was heißt Altmieter in dem Zusammenhang? Na, wenn ich von diesen Altmieterquoten spreche, dann sind das immer Befragungen, die nach der Sanierung durchgeführt wurden, wo ich frage, wie viele von euch, die jetzt nach der Sanierung hier wohnen, haben denn vorher schon hier gewohnt? Ja, soziale Stadterneuerung, 65% Abschreibungserneuerung, 50% Phase 3 ab dem Jahr 2000 etwa. Es gab diese Abschreibungsmöglichkeiten nicht mehr. Die Förderprogramme des Landes Berlin waren inzwischen auf null reduziert worden. Das heißt, es gab gar keine Fördermittel mehr für die Stadterneuerung. Begründung war witzigerweise, dass ja diese Abschreibungssanierung zeigt, dass auch Private ohne Fördermittel in der Lage und willens sind, den Stadtbezirk zu erneuern. Und dass wir. Und da haben wir Steuererleichterung nicht als Förderungsmittel eingeschrieben. Überhaupt nicht. Und dass wir irgendwie in Marzahn und Hellersdorf und Spandau auch eine hohe Leerstandsquote haben und deshalb müsse das Land Berlin sich sozusagen also nicht mehr mit Wohnungsbauausgaben belasten. Ja? Und das war ja auch diese Hochzeit, wo die Haushaltskrise des Landes so heiß diskutiert wurde. Die Eigentümer, das war eine Eigentümerin in Friedrichshain, ja, was ja ähnliche Struktur wie hier in Prenzlauer Berg hat in den Altbaubereichen, waren dann natürlich nicht mehr bereit, diese Kompromisse mit den Modernisierungsvereinbarungen Mietobergrenzen zu akzeptieren. Ja? Also nachdem ihnen der Zeitdruck der Steuerabschreibung nicht mehr so im Nacken saß und die investieren wollten, ja eher investieren wollten, weil sie gesagt haben, hier kann ich langfristig hohe Mieten realisieren und deshalb werde ich mich auf Mietobergrenzen nicht einlassen. Man hat dann in einem mehrjährigen Verfahren über mehrere Instanzen vor dem Oberverwaltungsgericht, glaube ich, letztendlich haben die Eigentümer Recht bekommen, haben gesagt, nee, das funktioniert nicht, dass der Stadtbezirk oder das Land Berlin so in die Eigentumsrechte eingreifen kann und sozusagen die Miete nach Modernisierung festlegen kann. Hier gilt ganz normal das bundesdeutsche Mietrecht. Ach, da hatte jemand geklagt sozusagen. Genau, eine Eigentümerin aus Friedrichshain, die hatte geklagt und ist von Haus und Grund und anderen Lobbyorganisationen da aber auch sehr stark unterstützt worden. Und was ist das hier für ein Haus hier links? Komm ich gleich. Genau. Ich mach die Phase schnell zu Ende und dann sind wir hier. So, den Trick, den Eigentümer dann verwendet haben oder die Strategie, auf die sie sich eingelassen haben, war einen Übergang zu einer sogenannten Umwandlungsmodernisierung. Das heißt, Eigentümer, die investieren wollten, haben im Prinzip von dem noch unsanierten Haus von Architekten ein sozusagen Glanzbroschürenprojekt erstellen lassen, haben das über Maklerbüros im Internet überall verbreitet. Und wer dann eine Wohnung kaufen wollte, der konnte da schon mal sein Interesse anmelden. Und Daumenregel, habe also viele Interviews auch mit den Eigentümern geführt, war, wenn die Hälfte der Wohnungen sozusagen Kaufinteressenten hat, dann lohnt sich die Sanierung in den. Können wir nochmal irgendwie klären, wie das überhaupt ist mit diesen, weil du setzt immer so, oder ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, mit diesen Eigentumsverhältnissen. Es war doch so, dass ganz viele Wohnungen erstmal überhaupt keine Eigentümer hatten. Also wenn wir jetzt mal zurückkehren zur Phase 1. Okay, also weil es gab ja, also auch, es wurden ja auch nicht alle Häuser an irgendwelche Privatiers irgendwie zurückgegeben, sondern die gehörten ja zum Teil, also erstmal gehörten die meisten Wohnungen in der DDR dem Staat. So, ja, das war ja ähnlich wie bei uns, sozialer Wohnungsbau, das gehörte sozusagen, Eigentümer war der Staat. Und wie hoch war denn der Anteil von Wohnungen, die dann zum Beispiel noch dem Land Berlin irgendwie gehörten am Ende? Also so sowas, was man dann unter sozialem Wohnungsbau zusammenfassen würde. Das ist ein anderes Thema. Aber also klar, nee, aber das, meine, aber also, das gehört doch zusammen. Müssen wir vielleicht, also dann müsst ihr das gut schneiden oder wir müssen nee, das aber, sortieren. Nee, aber nein, das ist ja relativ schnell. Also klar, die sozusagen Wohnungen in der DDR wurden von den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften oder Wohnungsverwaltungen verwaltet. Die Eigentumsrechte waren eine Zuordnung zum staatlichen Besitz, aber mit dem Vereinigungsvertrag wurde ja gesagt, das sind unrechtmäßige Enteignungen durch die DDR gewesen und die Grundstücke müssen ihren rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben werden. Das galt für die gesamte DDR, spielte für Neubauten in Hohenschönhausen und Marzahn keine so große Rolle, weil die sind ja erst in der DDR-Zeit entstanden, konnten dann bei ihren Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften und wo auch immer bleiben. Für die Altbaugebiete hieß das, dass sogenannte Restitutionsanträge von den Alteigentümern oder ihren Erben gestellt werden konnte. Da wir in Prenzlauer Berg in den Sanierungsgebieten von einem Baubestand reden, der zu 100%, ja, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, sozusagen vor 1918 errichtet wurde, heißt es, es gab für alle Häuser praktisch Alteigentümer, die sich melden konnten. Diese Restitution. Wie viel Prozent sind die zurückgegangen? Zu 90, 95. Ja. Und die Verfahren haben teilweise länger gedauert, also weil das Herstellen historischer Gerechtigkeit in so langen Phasen sich als relativ schwierig erwiesen hat, also weil wir teilweise dann also Häuser hatten, in denen sowohl diejenigen ihre Alteigentümer Ansprüche gestellt haben, die von der DDR enteignet wurden, als auch diejenigen, die vielleicht in der Nazizeit von sozusagen als jüdisches Eigentum arisiert worden sind, sodass dass man dann also im Amt zur Regelung offener Vermögensfragen, das ist ja extra eingerichtet worden, die waren dann damit konfrontiert, dass sowohl also die Erben der Ariseure als auch die alten jüdischen Erben oder Vertreter dieser jüdischen Erben Anträge gestellt haben, gesagt haben, das Haus gehört uns und die mussten das dann klären. Ja, und wieso konnte denn dann überhaupt die Stadt Bedingungen stellen an den Verkauf oder an die Renovierung und an der Instandsetzung dieser Häuser? Die Häuser wurden ja erst instand gesetzt oder renoviert, wenn diese Eigentumsfragen geklärt waren. Das ging ja ab. Ja, aber wieso kann denn dann die Stadt, das ist doch dann eine Sache. Eigentum, von da kann man auch sagen, gehört mir, ich mach das jetzt. Dann sagen irgendwie so, ja, da müssen dann bestimmte Bedingungen erfüllt werden oder so. Weil die es gefördert haben, oder? Wenn das ihr Privatbesitz ist? Klar. Oder haben die Eigentümer selber saniert sozusagen, diese Alteigentümer? Das ging jetzt, also wir haben sozusagen einen doppelten Eigentümerwechsel innerhalb von 5 Jahren erlebt, ja, in den ganzen Sanierungsgebieten. Wir haben sozusagen zuerst, das zog sich ein bisschen hin, aber mit einem Schwerpunkt 93, 94, eine Privatisierung dieser staatlich verwalteten Häuser an die Alteigentümer oder ihre Erben. Mhm. Untersuchungen da haben gezeigt, dass 85% von den Alteigentümern innerhalb von 12 Monaten das Haus weiterverkaufen. Mhm. Ist auch ganz logisch, weil diese Alteigentümer, ja, wenn wir jetzt vielleicht eine jüdische Familie nehmen, die ist verstreut irgendwie in Amerika, Australien, Israel, mit 12 verschiedenen sozusagen Erbanteilen, die können nicht vernünftig ein Haus im Prenzlauer Berg verwalten und sanieren. Und für die war das sozusagen reizvoll zu sagen, ich verkaufe das und wir teilen das Geld untereinander auf. Ja. Und genauso. Die haben das an Privatleute verkauft. Genau, die haben das an die verkauft, die höchsten Preise geboten haben. Und das ist deshalb die zweite Stufe des Eigentümerwechsels, wo es nicht um eine Privatisierung, sondern um eine Professionalisierung der Eigentümerstruktur ging. Ja, weil die Käufer, die dann im Prenzlauer Berg gekauft haben, das waren sozusagen richtig professionell agierende Immobilienfirmen, die wussten, was sie hier machen. Und gerade in dieser ersten... Haben sie eben auf diese Bedingungen dann von der Stadt genau, eingegangen. In dieser ersten Phase haben ganz gezielt Eigentümergruppen auch eingekauft, die sagen, also die schon Erfahrung auch mit dem Sanieren mit öffentlichen Geldern hatten. Ja, das waren zum Teil die gleichen Eigentümer, die in Kreuzberg die Sanierung durchgeführt haben. Die haben gesagt, da haben wir dort gut verdient. Das machen wir jetzt hier in Prenzlauer Berg auch. Die Ämter und Sanierungsträger haben sich gefreut, weil ihre alten Bekannten aus Kreuzberg sozusagen ihnen da wieder gegenüber saßen und man nicht lange erklären musste, wie das funktioniert mit solchen Förderverträgen. Und wir haben auch sozusagen Interviews mit einzelnen Alteigentümern. Ja, die sind ja so ein bisschen das Ideal von diesen städtischen Utopien, dass man sagt, hier der Einzeleigentümer, der 100 Jahre Familientradition mitbringt und sich um Haus und Nachbarn kümmert. Und dieser Typus von Eigentümer, der ist gar nicht in der Lage, einen Fördervertrag zu unterschreiben. Ja, also das ist irgendwie ein 200-seitiges Pamphlet, wo du quasi Rechtsanwalt, Architekt und Finanzberater in einem sein musst, kann ein traditioneller Einzeleigentümer gar nicht leisten. So. Und also, also dieser doppelte Wechsel, Privatisierung, Professionalisierung, war aber Mitte der 90er Jahre lange... Genau. Ja, gut, okay. Das fand ich insofern ganz interessant, weil dann ist man sozusagen mitten in dieser zweiten Phase, ne, wo dann staatliche Gelder kommen, oder in dieser, was ist das, erste Phase? Die erste Phase ist eigentlich direkte staatliche Gelder, die zweite Phase waren diese Steuerabschreibungsgelder. Genau. Und da können wir auch sozusagen sehr schön so ein theoretisches Modell aus der Wohnungsmarktforschung sehen, dass die Investitionsbedingungen die Eigentümerstrukturen produzieren. Ja, also dass es nicht so ist, dass Eigentümerstrukturen irgendwas Festes in den Städten sind, sondern es setzt sich eigentlich immer die Eigentümerstruktur durch, die mit den jeweiligen Rahmenbedingungen der Investition am besten zurechtkommen. Ja, in dieser ersten Phase kamen die großen Wohnungsbauunternehmen, ja, die viele Häuser besitzen und die mit Fördergeldern sanieren wollten. In der zweiten Phase Steuerabschreiber kamen diese ganzen GbRs, ja, die das sozusagen das Einkommen eben dieser Anwälte und Ärzte aus Westdeutschland eingesammelt haben. Ja, also Steuern zahlen und so. Genau, und das ist ein ganz anderes Verwertungsmodell. Und dann kommt die dritte Phase, ja, nachdem also diese Steuerabschreibung zu Ende war, hatte ich gesagt, bezeichnen wir als Modernisierungs- oder Umwandlungsmodernisierung. Und Trick war da sozusagen, wir müssen die Hälfte der Wohnungen virtuell, die Phase läuft auch als Modernisierungsphase durch. Wir müssen sozusagen die Hälfte der Wohnung in Eigentum, also oder Eigentumsinteressenten für die Hälfte der Wohnung machen, dann lohnt sich ein Kaufantrag zu stellen. Das hieß... Gerade bei mir am Teutoburger Platz mit so einem Haus, was echt, das ist unglaublich, das steht seit irgendwie 20 Jahren, oder es steht nicht seit 20 Jahren leer, ist aber ein tolles Haus eigentlich, geht auf diesen Platz und das war immer bewohnt, bis vor 4 Jahren und offensichtlich haben die Mieter irgendwie versucht, das selber zu stemmen mit der, oder die haben das irgendwann gekauft, sogar ihr Haus, haben es aber nicht geschafft, das Ganze zu sanieren und mussten dann irgendwann ihr Projekt irgendwie aufgeben, so, das hat halt nicht geklappt. Da haben die alten Mieter das selber zusammengekauft. Und jetzt ist da so ein Typ drin, der auch so eine edle Webseite entwickelt hat und so. Und dann irgendwie so ein paar Beispielwohnungen, so wie das dann später mal aussehen soll. Und diesen Kiez auf eine Art vermarktet, da wird dir irgendwie schlecht, ja. Da wird dir irgendwie total übel, irgendwie so leben an der, ich wusste das gar nicht, dass ich an der Barnim-Kante lebe, aber ich lebe an der Barnim-Kante. Und an der Barnim-Kante hat man halt diesen fantastischen Blick, für den die Leute jetzt bereit sind. Und ich habe mir so eine Wohnungstour da gegeben. Ich bin dann irgendwie hab da angerufen, habe gesagt, ich würde mich sehr interessieren, wollte es mal gerne sehen. Und die nehmen da irgendwie wirklich für die oberen Wohnungen 4.500 Euro den Quadratmeter. Und dann habe ich gefragt, naja, Sie haben doch angefangen mit so einem, also es ist auch so schön bebildert, alles so hochglanzmäßig. Und dann habe ich gefragt, naja, Sie hatten ja ursprünglich ein Modell gehabt, wo das ersteigert werden sollte. Da sollten die Leute sozusagen steigern und sagen, wie viel sie dafür bereit sind zu bezahlen. Warum machen Sie das nicht mehr? Ja, das hat nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich dachte nur so, weil Sie gesagt haben, so, es ist so ein innovatives Modell, so eine offene Versteigerung und so. Und dann kann man immer sehen, wie viele Leute so bieten und so. Und ich dachte nur so, es ist alles nur, um Geld aus diesen Quadratmetern zu quetschen. So. Und offensichtlich war aber niemand erstmal bereit, das zu bieten. Und jetzt nach der Finanzkrise, wo alle Leute, das hat dann auch nie geklappt, ist nie was passiert. Und jetzt nach der Finanzkrise habe ich das Gefühl, ist nochmal so richtig Schub da reingekommen, weil alle Leute denken, wir müssen Wohnung kaufen. Wohnung kaufen, Wohnung kaufen, das Einzige, was irgendwie gerade so... Investitionen in Betongold. Genau, das Betongold. Und, das, und jetzt fangen sie an zu sanieren. Ich aber der Punkt ist, also mit dieser dritten Phase, also da ist doch, nur um das nochmal zurückzubringen, nach dieser Anwalts- und Zahnärztephase, das waren ja dann immer noch größtenteils Mieter, die da drin waren, genau, in den Häusern. Ne? Und das, was jetzt diese dritte Phase ausmacht, ist, dass diese Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden? Genau, das ist der Kern dieses Geschäfts. Also nicht mehr öffentliche Gelder, nicht mehr Steuerabschreibung, sondern Umwandlungsgewinne. Und dann werden die Mieter quasi vertrieben. Na, also mindestens... Also was passiert denn da mit den Mietern? Genau, also na, du kannst die... Also sagen, hat glaube ich, zwei Dimensionen. Zum einen waren ja viele Mieter im Prenzlauer Berg von dieser Verhandlungsphase während der Steuerabschreibung so ein bisschen verwöhnt und hatten sich auch daran gewöhnt. Man, wenn saniert wird, dann verhandelt man mit dem Eigentümer darum, wie die Wohnung denn gestaltet werden soll. Und jetzt plötzlich hast du einen Eigentümer dir gegenüber setzen, der sagt, ich will hier gar nicht verhandeln. Deine Dreiraumwohnung, die ist schon zu so einer offenen amerikanischen Küche mit einem Schlafraum. Kannst du im Internet mal angeguckt. Umgeplant, die ist auch schon verkauft. Ja. Du kannst, also sozusagen, das wäre sozusagen ein finanzielles Desaster für den Eigentümer, wenn ich darauf jetzt Mieterwünsche darauf eingehe, weil ich habe die Wohnung ja schon so verkauft, wie sie im Prospekt steht. Aber darf er das, wenn da Leute drin wohnen? Geht das? Darf er eigentlich nicht. Man muss auch immer zuerst die Wohnung dem Mieter anbieten. Genau, dann klar, dann kommt der Punkt, wo gesagt wird, hier, die ist schon verkauft. Lieber Mieter, liebe Mieterin, willst du vielleicht die sanierte Wohnung erwerben zu dem Preis? Aber den? Ja, lass ihn doch mal ausreden. Mitreden dürfen. Man kann doch nicht sagen, die sanierte Wohnung, die noch gar nicht saniert ist, willst du diese... Darf man eigentlich nicht, genau. Und auf der anderen Seite heißt das aber, dieses schöne, kuschelige Modell, ich verhandle mit dem Eigentümer ein größeres Bad, eine kleinere Küche, Räume zusammenlegen oder trennen. Darauf muss der sich nicht mehr einlassen. Und die Eigentümer haben dann auch sehr, sehr deutlich gemacht, ich habe ein riesiges Interesse daran, dass die Wohnung, so wie sie hier im Prospekt schon verkauft ist, hier auch durchgesetzt wird. Und dieses riesige Interesse, das unterlege ich auch, indem ich dir jetzt ein Angebot mache und sagen wir 20.000 Euro anbiete, wenn du hier freiwillig ausziehst. Ja, und dann gibt es ganz viele Beispiele dafür, Studentenhaushalt, irgendwie zwei Leute, die gerade am Studienende sind, sowieso irgendwie Berlin verlassen wollen, 20.000 Euro, prima Gelegenheit. Ja. Andere, die da hartnäckiger gewesen sind, ja, die konnten sozusagen viel, viel mehr Geld herausschlagen. Und wieder andere sind aber auf so einen Druck vom Eigentümer hin, wenn der gesagt hat, hier ist kein Verhandlungsspielraum, du musst verschwinden, der Bezirk zahlt dir den Umzug, 3.400 Euro für deine Buchte, sind sozusagen auch freiwillig gegangen. Ja? Und das heißt also... Hätte man da was, kann man denn da auch was gegensetzen und sagen, mach ich nicht mit? Ja, man hätte sagen können, gibt es auch Beispiele, gibt es in der Senefelder Straße, Ecke Görn, da so ein Haus, die sich da sozusagen kollektiv gegen gewehrt haben. Die haben gesagt, schick uns doch eine Modernisierungsankündigung und dann klagt die durch. Ja. Ja, und dann muss man sich aber auf einen Rechtsweg einlassen und man, wenn da nicht das ganze Haus mitmacht, dann sozusagen ist rund um dich herum schon Baustelle. Ja? Da wecken dich morgens um 7 die Bauarbeiter mit großen Handschuhen und sagen, sie müssen hier mal ein Rohr durchlegen. Und dann sozusagen, und dann kommt so ein Angebot, das auch Geld gezahlt werden kann. Ja, also das heißt, das ist schon, also der Druck ist enorm gewesen. In diesen Häusern gab es auch diese Untersuchung. Altmieterquote lag da nur noch bei 25%. Ja, das heißt also, ist in dem Vergleich zu den vorherigen Sanierungsphasen viel, viel geringer. Und ja, nur noch mal, um diese Strategie da klar zu kriegen. Also da sind Mieter drin, die haben einen Mietvertrag. Und da ist der Eigentümer und der sagt, ich will das Ding modernisieren und in Eigentumswohnungen umwandeln. Eigentlich, wenn es ganz rechtens gehe, müsste er erst zum Mieter gehen und sagen, hier, ich will das dir verkaufen. Bitte, du hast ein Vorkaufsrecht. Willst du das wahrnehmen? Das wäre so der normale Weg. Ja? Das wäre der normale Weg. Der noch normalere Weg wäre, dass der Eigentümer... überhaupt nicht eine Wohnung, die noch gar nicht umgebaut ist, zum Verkauf anbieten kann. Ja, das ist so ein Skandal, der sozusagen zulasten des Stadtbau- oder Stadtplanungsamtes geht, dass die nämlich Abgeschlossenheitsgenehmigung, was die Voraussetzung für eine Umwandlung in eine Eigentumswohnung, auf die projektierten Wohnungen geben und erteilen. Ja, und nicht auf den Zustand, den es jetzt gibt, weil in den unsanierten Wohnungen, da würde man ja gar keine Wohnung verkaufen dürfen, weil die Voraussetzungen für den Verkauf von Wohnungen gar nicht gegeben sind. Das darf man nicht. Rechtlich ist das nicht möglich, dass man ein Projekt, ich meine, das machen die ja bei Mattershof auch, müssen sie doch auch. Klar, sie sagen irgendwie, so sieht das irgendwann aus, haben sie Interesse, das zu kaufen. Genau, in einer Altbauwohnung hätte der Bezirk sich da sturer stellen können. Also es gibt sozusagen keine Verpflichtung, die das macht. Es gibt Verfahrenspraxis, das zu machen, hätte man als Bezirk aber auch gegensteuern können. Wollte man aber auch nicht, weil man ja gesehen hat, das ist das Modernisierungsmodell, das Einzige, was hier funktioniert, wenn wir keine öffentlichen Gelder geben, es keine Steuerabschreibung gibt. Das Ziel des Bezirks ist es ja aber immer gewesen zu sagen, wir wollen, dass hier saniert wird, ist ja ein Sanierungsgebiet. Ja, das heißt, die baulichen Ziele waren immer höher angesiedelt als die sozialen. Und die Eigentümer sagen dann, okay, wir gehen nicht diesen Weg, geschweige denn, dass wir irgendwie die Wohnung erst modernisieren und dann dem Mieter zum Kauf anbieten und er nicht die Katze im Sack kauft, sondern die sagen dann, okay, wir haben das Ding hier immer schon projektiert, wir haben das schon mal verkauft, machen mal einen Druck, du gibst 20.000 und eigentlich müsste man da auf stur stellen und noch mehr raushandeln oder sich komplett durchklagen. Das machen aber viele nicht, sondern nehmen die 20.000 und sagen, okay. Also ich mich geht halt deines, bei, geht bei, deines bei Wegs. Die Frage ist im Grunde genommen, das ist ja eigentlich nie die Politik der, also so, das ist zumindest irgendwie nicht die Politik der rot-roten Koalition in Berlin so, ja. Also die hat ja kein Interesse daran, dass es solche Entwicklungen gibt so. Und das führt ja momentan zu dieser Situation. Welche Möglichkeiten hätte denn, das würde mich mal interessieren, die Politik gehabt, so etwas zu verhindern? Na, man hätte relativ, also weil sozusagen das eine... Genau, aber das sind ja Sanierungsgebiete, in denen besonderes Städtebaurecht gilt. Hätte man mit der Begründung, wir wollen hier die Sozialstruktur erhalten, hätte man zum Beispiel diese Genehmigungspraxis, Abgeschlossenheit für projektierte Wohnungen in Altbauten. Also in der dritten Phase. Genau, die Phasen vorher sind ja aus dieser sozialen Perspektive auch relativ sozusagen vernünftig gelaufen. So. Und da hätte man sagen können, also... dass wir wollen dieses Investitionsmodell erschweren. Ja, das hätte auch machen, weil es Sanierungsgebiet ist oder wie ist da die rechtliche Lage? Genau, im Sanierungsgebiet gibt es ja immer einen sanierungsrechtlichen Vorbehalt für alles Mögliche, für den Verkauf von Wohnungen, für jeden Genehmigungsschritt kannst du auch eine Sanierungs... Weil sie kein Geld ausgeben will und weil sie Angst hat, dass... Wieso kostet das denn Geld? Das ist eine rechtliche Bestimmung, dass man sagt, das ist ja Sanierungsgebiet und da muss man sich an bestimmte Sachen halten. Das kostet doch erstmal nichts, den Eigentümern zu sagen, sie dürfen keine projektierten Altbauwohnungen verkaufen, wenn da noch Mieter drin sitzen und die Wohnung ganz anders aussieht. Das kostet ja nichts. Ja, aber im Sanierungsgebiet ist ja das Ziel, dass also eine bauliche Erneuerung stattfindet. Und wenn ich privates Eigentum darin blocke, ja, dann müsste ich als Stadt da einspringen und müsste sagen... Das mache ich auch aus gutem Grund, weil ich habe nämlich ein viel besseres Sanierungsmodell, was mieterfreundlicher ist. Und dieses Geld hat ja das Land Berlin bis zum Jahre 2001 sozusagen völlig gestrichen und heruntergefahren. Ja, das heißt, es gab auch keine Alternative. Zweiter Punkt, auch sozusagen mit sozusagen Geld, mit einer Gelddimension verbunden, war die Angst vor Klagen. Ja, dass man sich in diesem Sanierungsrecht, man hatte ja inzwischen diese Schlappe da zu den Mietobergrenzen schon eingefahren, dass man auch Angst hatte, dass Eigentümer vielleicht Rechtsanwälte finden, die sagen, ich habe aber ein Recht, die Wohnung trotzdem mit der Abgeschlossenheit schon vorab zu verkaufen. Ja, es ist eine rechtliche Grauzone. Was ist das für eine Schlappe mit den Mietobergrenzen? Das war die Frau in Friedrichshain, die geklagt hat und Eigentümer, ja. Genau. Dass die Stadt dem privaten Eigentümer keine Mietobergrenzen aufdrücken darf. Und das, was der Bezirk gemacht hat, also in Prenzlauer Berg, in Mitte Friedrichshain, war sich dann zurückzuziehen und zu sagen, wir versuchen irgendwie mit unserem Umsatzkontingent sozusagen noch so ein bisschen abzufedern, Mieter, die aus diesen Umwandlungsmodernisierung ausziehen müssen, also im Gebiet, soweit es geht, mit Wohnungen zu versorgen. Es gab diese Härteausfallzahlungen für Mieter und Beratungsangebote etc., Umzugshilfen, ja, die als Ordnungsmaßnahmemittel in der Sanierung ausgegeben werden konnte. Führte aber letztendlich dazu, dass in den Häusern selber sozusagen überwiegend teure Eigentumswohnungen entstanden sind. Und, wie groß war der Bestand noch in der dritten Phase, der überhaupt sanierungsbedürftig war sozusagen? Also wie viele Häuser waren das noch? Wie viele Häuser haben das irgendwie so ums Jahr 2000, 2001 überhaupt noch betroffen im Prenzlauer Berg? Da war das doch schon ganz schön weit fortgeschritten eigentlich, ja, ne? Fast die Hälfte noch. Echt? Also, wow. Also, ich kann mich ganz in Erinnerung, ne? Ja, also denke bis, hab's jetzt nicht genau im Kopf, aber bis... Also bis 98 war ungefähr die Hälfte saniert. Okay. Und dann setzte ja schon also diese Umwandlungsphase ein. Und wir also können das auch so ein bisschen, in Gebieten wie Kollwitzplatz habe ich es mal ausgerechnet, da haben wir inzwischen eine Eigentumsquote von 30-35%. Ja, und wenn man sagt, also diese Umwandlungsphase, die umfasst ja nicht alle Wohnungen in den Häusern, da gibt es ja auch sozusagen immer einen Teil von Mietwohnungen noch, dann kommt das auch ungefähr hin mit den... Das ist ja eigentlich nicht typisch für Deutschland. Deutschland ist ja im Vergleich zu anderen Ländern, so zum Beispiel zu Frankreich oder England, ist ja Deutschland eigentlich immer noch ein ziemlich großer Mietermarkt gewesen. Ist das so ein neues Phänomen oder ist das in anderen Großstädten in Westdeutschland schon lange so? Dass es da so viele Eigentumswohnungen gibt? Nee, im Neubausegment, also so diese vierte Phase Luxusneubauten, also da ja, Dachgeschossausbauten auch sozusagen üblich. In den sanierten Bereichen ist das tatsächlich also ein Trend, also den es in Hamburg, Frankfurt, München auch gibt, hängt immer aber viel... Neuer. Ein relativ neuer Trend. Mhm. Und wenn wir diese sozusagen nationalen Vergleiche nehmen, dann muss man ja auch nochmal auf die sozusagen Sondersituation Berlins irgendwie hinweisen, die ja im Vergleich zu allen anderen Großstädten eine noch unterdurchschnittliche Eigentumsquote hat. Also wir haben, glaube ich, eine Eigentumsquote von 13-14% in Berlin. Und da sind schon sozusagen diese ganzen sozusagen... innerstädtischen oder sozusagen im Stadtgebiet gelegenen Eigenheimsiedlungen sozusagen mit verrechnet. Und das heißt, dass in der Innenstadt Eigentum tatsächlich die totale Ausnahme, also bis zum Jahr 2000 eigentlich war, also die man sozusagen an ein, zwei Händen hätte abzählen können. Bis auf manche Kieze, wo sich das mittlerweile schon... Genau, und seitdem hat, also nach dem Jahr 2000 hat sich das dann durchgesetzt und wir haben sozusagen diese rasante Ausbreitung von Eigentumswohnungen in sanierten Altbauten. Und jetzt, das wäre dann die vierte Phase. Da stehen wir hier vor dem Haus. Modernisierung beendet ist, dass es jetzt inzwischen eine ganze Reihe von Neubauprojekten gibt, die auch ausschließlich im Eigentumsbereich ab einer sozusagen Preishöhe von 3.000. Wenn du mal was sagst, kannst du auch mal beschreiben, wie das aussieht. 500 Euro. 3.500 Euro hier. Und wir stehen hier vor dem bereits fertig sanierten Kastaniengärten. Ich kann nur sagen, dass das gegenüber auch sowas gebaut wird in der Windstraße. Und so richtig, die machen so, das sieht, das soll dann von außen wie so ein Altbau aussehen, ist aber neu. Hat auch diese Deckenhöhen, 3 Meter, 3,50. Und von den Preisen her glaube ich, dass es nochmal ganz andere Leute da einziehen werden, als ohnehin schon im Prenzlauer Berg wohnen. Also nicht mehr irgendwie gut verdienende Akademiker oder so, sondern so internationales Geld, glaube ich, kommt. Das ist dann so ähnlich wie dieser scheußliche Palais Collebelle. Ja. Genau, das ist auch der gleiche Bauherr, die bauen auch bei mir gegenüber. Und das ist jetzt saniert oder neu gebaut? Das ist ein Neubau. Ist ein, also sozusagen, also sind, weiß nicht, ich glaube, insgesamt 40, ungefähr 40 Wohnungen. Von der Größe her relativ unbedeutend. Viel edler ist das dann nebenan. Ne? Also ja, klar, das ist so ein Neubau. Ist das ein Altbau, der irgendwie modernisiert wurde? Nee, das ist ein Neubau, würde sagen. Das ist ein Neubau sozusagen Ende der 90er. Also möglicherweise sogar mit Förder, also sozialer Wohnungsbau, ganz klassisch. Okay. Und hier sind 7 Stockwerke auf der gleichen Höhe wie da 5. Ja. Klar, also sozusagen Wohnqualität ist entsprechend hoch auch, also so oder überdurchschnittlich. Was hier ganz interessant war, also bei diesem Eigentumswohnungsprojekt im Kastaniengärten war, als die das Richtfest gefeiert haben vor 2 Jahren. Wie gesagt, also 40 Wohnungen in einer Millionenstadt wie Berlin, also ein Klacks, also keine handfeste Bedeutung, war Klaus Wowereit zu diesem Richtfest eingeladen und hat da auch irgendwie Sektglas schwenkend eine Rede auf den Eigentümer und auf die neue Baukultur gehalten und hat unter anderem, also weil er das eigentlich spannend fand oder wie? Ja, und hat unter anderem formuliert, das ist die Zukunft Berlins. Ja, also dass das hier sozusagen, also der Stadtbürger sich die Stadt wieder aneignet, dass das Eigentum in der Stadt sich entwickelt, dass mit so viel Eigeninitiative Baulücken geschlossen werden. Und das ist natürlich für sozialdemokratischen Bürgermeister also eine ziemliche Bankrotterklärung, ja? wenn man sich nochmal erinnert, dass wir die ganzen 90er Jahre hinein mindestens auf der rhetorischen Ebene sowas wie behutsame Stadterneuerung, Fördergelder, sozialer Wohnungsbau, öffentlicher Wohnungsbau und ist letztendlich ein ganz gutes sozusagen, also Symbol auch dafür gewesen, also wie sehr der Staat sich aus der Verantwortung für den Wohnungsbau zurückgezogen hat. Also dass also Stadtentwicklung im Prinzip jetzt also Privatsache ist. Es gibt auch noch in Berlin, gibt es ja immerhin noch sozialen Wohnungsbau, oder? Kein Neugebauten mehr. Also wir haben diese Restbestände. Nee, kein Neugebauten, aber es gibt immerhin noch einen Anteil. Wurde nicht alles verkauft. Der läuft aber aus. Nee, kann man ja nicht, also sozialen Wohnungsbau kann man ja nicht verkaufen. Also das ist ja ein Förderprogramm und die laufen auch in den sozusagen Westberliner Neubauförderungen bis zum Jahr 2018. Also reduziert sich das sozusagen sehr deutlich. Also da werden irgendwie, ich glaube, 90.000 Wohnungen in den nächsten 5, 6, 7 Jahren aus der Bindung fallen. Und dann ist das nur noch so ein ganz kleiner Restbestand, den Berlin hat. Und die öffentlichen Wohnungen, ja, die man richtig verkaufen kann, die sind von 480.000 zu Beginn der 90er Jahre auf 260.000 inzwischen sozusagen abgeschmolzen, ja, durch Verkauf und Privatisierung einzelner Wohnungen. Also das heißt, also da man kann diesen Rückzug des Staates in ganz vielen Stellen sozusagen deutlich machen und dann kriegt er sozusagen nochmal hier so einen Peak aufgesetzt, wenn gesagt wird, und so stellen wir uns die Stadtentwicklung vor, ja, dass private Eigentümer in Baulücken oder auf freien Flächen Luxuswohnquartiere errichten, ja, und das verbindet sich ja mit diesem ganzen Bild auch irgendwie der kreativen Stadt, also genauso wie im Martershof, sagen die Eigentümer von den Kastaniengärten, das stimmt vermutlich auch, also dass das sozusagen sehr multiethnisch zusammengesetzt ist, dass hier 18 Nationen in diesen 40 Wohnungen wohnen. Die hatten zum Richtfest dann noch die Fahnen von den sozusagen 18 Nationen da dran. Und das war sozusagen schon so ein bisschen irgendwie Fußball-Weltmeisterschaft. Was aufgefallen ist, sozusagen keine arabische, keine türkische Fahne, eine polnische, also gibt es wohl eine Familie, die wohnt, oder ein Eigentümer. Und der Rest waren sozusagen westeuropäische und so ein bisschen amerikanisch, kanadisch, also so ein bisschen, also so G8 im Prenzlauer Berg, wenn man so will. Und so ähnlich beschreibt es auch der, wissen Sie, da habe ich auch ein Interview gemacht, der Sales Manager von Martershöfen, der auch sagt, so einerseits dieses internationale Klientel, die, also wo er gar nicht weiß, ob die überhaupt diese Apartments dauerhaft nutzen wollen oder so ein bisschen als Anlage, Feriensitz in Berlin einfach erwerben oder für, wenn nicht, irgendwelche steinreichen argentinischen Familien, die ihrer Tochter hier einen Studienaufenthalt in Berlin auf die Weise verschönern wollen, indem da eine Wohnung gekauft wird. Also so diese Klasse zum Teil ist dabei. Und das andere, was ich sehr interessant fand, war, dass der Martershof-Manager, das sind 130, 140 Wohnungen. Nein, sieht man nicht so viel, sieht man nur die Baustelle. Man sieht immer, doch, der Anfang ist ja schon hier. Der erste Teil hier mit den Schiebewänden sozusagen ist schon der vordere Bau von Martershof. Das ist schon fertig. Also, und was sagt das der? Ist nämlich architektonisch noch mal so ein bisschen, bisschen aufwendiger als hier die Kastanienhöfe. Ja. Und was sagt der? Genau, und der sagt, dass 80% der Käufer und Käuferinnen vorher bereits im Prenzlauer Berg gewohnt haben. Und von den Martershöfen. Und das heißt so ein bisschen, oder meine Interpretation ist, dass die Attraktivität von solchen Luxuswohnanlagen eigentlich nur funktioniert über sozusagen die drastischen Mietsteigerungen in den sanierten Altbaugebieten. Ja, also dass dich das an irgendeiner Stelle, wenn du, weiß nicht, weil du ein Kind kriegst oder weil du, weiß nicht, eine Partnerschaft auflöst oder wie auch immer, also weil sich deine Wohnverhältnisse verändern, du musst umziehen, willst im Gebiet bleiben, wird es für dich plötzlich zu einer rationalen Entscheidung, eine Eigentumswohnung zu erwerben, weil die Neuvermietungsmieten, wenn du jetzt umziehst und eine andere sanierte Altbauwohnung nehmen willst, so hoch sind, ja, dass dir dein Finanzberater sofort sagt, also für das Geld, da kannst du tatsächlich auch irgendwie echt so ein bisschen die Klemme, zum Beispiel in der ich jetzt sitze, so, weil wir haben nämlich eine Umsatzwohnung und die ist noch mietpreisgebunden. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dann, oder die ist halt noch, jetzt noch gebunden an den Mietspiegelentwicklung und extrem niedrig für den Kiez, also extrem niedrig für den Prenzlauer Berg. Und wenn wir irgendwie nur 10 Quadratmeter mehr haben wollen, wir bräuchten eigentlich 20 Quadratmeter mehr, so, wenn wir die irgendwie haben wollen, müssen wir mindestens mehr als das Doppelte irgendwie für diese Wohnung bezahlen und würden ziemlich sicher irgendwie nichts mehr in der Lage bekommen mit dem Blick oder so in so einem netten Haus. Ja. Und das ist natürlich schon die Alternative, wenn man sich das dann überlegt, wie viel man dann mehr bezahlen würde für eine Wohnung, die dann nicht den Kriterien entspricht, die man gerne hätte, ob man sich dann nicht lieber was kauft. Aber das ist mittlerweile halt auch... Aber das Kaufen ist auch so teuer geworden. Das ist sowieso, ist halt, du kannst in deinem Leben gar nicht so viel Miete bezahlen, wie das kostet, das abzubezahlen. Aber das ist ein ganz, ganz guter, also auch das, was du erzählst, das ist ja ein ganz gute Erklärung dafür, warum bauen die jetzt eigentlich erst diese Luxuswohnquartieren? Die Baulücken, die stehen hier seit 20 Jahren herum. Und das ist sozusagen, wäre auch mein zentraler Erklärungsansatz zu sagen. Also, weil rundherum der Wohnungsmarkt so angespannt ist, ja, dass es eben auch aus dem Gebiet selber ein Interesse oder eine rationale Entscheidung für den Erwerb von so einer Luxuswohnung geben kann. Du sagst ja, da ziehen keine Leute aus dem Kiez ein. Doch, hat er 80%. 80%. Hier. Ja. Ach, also der Sales Manager, ich habe das nicht persönlich untersucht, hat mir gesagt, 80% der Käufer haben vorher eine Wohnadresse in Prenzlauer Berg gehabt. Hier bei Martershof. Bei Martershof. Das war beim Kastanienhof noch anders. Da kannst du eigentlich nur die Hälfte, also obwohl wir da auch nicht wissen, ob irgendwie, wenn da eine italienische Künstlerfamilie wohnt, ob die nicht vorher auch schon in Prenzlauer Berg gewohnt haben. 80%, Und das hat mir relativ deutlich gemacht, dass also so ein Luxuswohnsegment nicht einfach irgendwo in der Stadt platziert werden kann, sondern dass das sozusagen diesen Vorlauf braucht. Und es gibt in London ähnliche Entwicklungen und die Forscherin in London, die hat das als super Gentrification beschrieben, hat gesagt, sie beobachtet so eine Phase, dass in bereits gentrifizierten Gebieten, ja, also wo man eigentlich dachte, hier gibt es gar keinen Spielraum mehr, dass da sozusagen nochmal sozusagen kleine exklusive Inseln sich durchsetzen, ja, die noch viel, viel höheres Niveau an Immobilienverwertung und Preisen deutlich machen. Und ich benutze das Konzept auch, um sozusagen diese vierte Phase hier in Prenzlauer Berg zu erklären. Ja, weil im Prinzip ist sozusagen der Altbaubereich, der ist Also bis auf wenige Lücken und Nischen ist der durchsaniert. Und jetzt sozusagen, gerade weil der durchsaniert ist, ja, kann sozusagen eine zusätzliche Raketenstufe da gezündet werden. Führt diese Super-Gentrifizierung oder nochmal Top-Gentrifizierung nicht dazu, dass die Kieze auch in einer gewissen Weise auch wieder an Attraktivität verlieren? Weil ich sehe das bei mir da im Winzkiez, wo ich wohne. Wenn sich noch mehr von diesen super teuren Häusern da festsetzen, dann kann der ganze Kiez gar nicht so bleiben. Dann wird er sich völlig verändern und wird auch unattraktiver werden in einer gewissen Weise. Ist das nicht auch wieder dann eine Entwertung dafür da? Oder wollen die Leute, die dahin ziehen, unbedingt so langweilig wohnen? Dann könnten sie ja auch in München wohnen. Na, glaube ich, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube so ein bisschen, dass diese sozusagen Thesen von der kulturellen Attraktivität von Stadtteilen, die dann verloren gehen und dann würde der Immobilienmarkt zusammenbrechen, dass das so nicht stimmt. Also dass das für ein bestimmtes Klientel so ist. Also und da kann man auf Webblogs oder mit Interviews oder wenn man Leute trifft irgendwie, die sagen, oh, verändert sich alles und wird alles so spießig und bin doch extra aus München-Schwabing weggezogen und jetzt holt es mich hier wieder ein. Also dass man das auf so einer individuellen Ebene als Verlust darstellen kann, das aber für das Quartier selber das gar kein Problem ist, also weil es offensichtlich ja genug Nachfrage gibt von Leuten, die genau in diese Eigentumssegmente reinziehen, die sich auch vorstellen können, in einem verbürgerlichten Prenzlauer Berg zu wohnen. Und Beispiel Kollwitzplatz, kann man das nicht schon am Kollwitzplatz beobachten, dass der Kollwitzplatz schon für viele an Attraktivität verloren hat, weil er irgendwie so... Natürlich ist das nicht, finden das nicht alle toll, aber das heißt nicht, dass es überhaupt niemanden mehr gibt, der das toll findet. Du würdest da nicht mehr wohnen wollen, ich würde da auch nicht mehr wohnen wollen, ich finde das da auch nicht so attraktiv, aber es gibt genug Leute, die das Geld haben und die das gerade so, wie es ist, nämlich so bürgerlich, ein bisschen teurer, ein bisschen edler, ein bisschen schicker, dass sie das genau das wollen. So. Und das ist ja der nächste Punkt, das wäre jetzt meine Frage. Ich meine, die Leute so wie du jetzt, ne, die überlegen, okay, also ist das ein bisschen zu bürgerlich, ne, die ziehen jetzt nach Nordneukölln. So. bei mir, ohne Scheiß, bei mir in der Ecke. Was da los ist, das kannst du dir nicht vorstellen. Da macht jeden Tag an einer Ecke ein neuer Laden auf, genau wie das hier war. Ja? Alte Schneiderei oder ein alter Türkenhöker, der irgendwie gebrauchte Vasen irgendwie verkauft, geht raus, was kommt rein? Eine Bar. Noch nicht so schick gemacht, da hat jeder so seine, hat der Eigentümer so seine 5.000 Euro zusammengekratzt und irgendwie, um erstmal aufzumachen. Ja? Und jetzt geht es los. So, ja. Und was ich mich ja frage ist, passiert da genau dasselbe wie dann hier auch in dieser Gegend? Ich meine, die ist schön, die ist grün, das Kanal, das Wasser, da ist eine städtische Infrastruktur. Und ich jetzt, der da wohne, denke, ja, also einerseits ist man ja froh, dass dieser Stadtteil nicht verfällt irgendwie, ja? Sondern dass da mal ein bisschen Geld investiert wird, die Fassaden schön gemacht wird, so. Aber was man natürlich ja, nicht... Dass auch mal was passiert und so, einerseits. Andererseits ist die Perspektive natürlich aber gruselig. Und was ich mich frage ist, ob man dieses ambivalente Wesen, Gentrifizierung, nicht irgendwie so, ja, so ausbalancieren kann. Also, dass es schon eine Investition gibt, ja, dass Wohnungen auch erhalten werden, dass Häuser auch saniert werden, so. Aber dass das, was diesen Quartier, was jetzt so lange attraktiv gemacht hat, ist nämlich diese Mischung, ja, dass du da Türken, Araber, Deutsche, Studenten, Künstler, Hartz-IV-Leute, Akademiker, Journalisten, alle irgendwie so auf einem Fleck gewohnt haben, dass das irgendwie auch erhalten bleibt und nicht komplett vor die Brüche geht. Und Neukölln hat ja eine andere Struktur, das war ja nicht so leer wie hier irgendwie nach der Wende. Da wohnen jetzt ja Leute. Aber was ich mich frage, wird das da jetzt genauso wie hier? Na, es gibt keine Zwangsläufigkeit, also dass alle städtischen Aufwertungsprozesse sozusagen am Kollwitzplatz enden. Also, sondern dass es sozusagen Zwischenstufen gibt, an denen so ein Prozess stecken bleiben kann. Für einen Großteil von denen, die jetzt in Nordneukölln wohnen, ja, kann aber auch so eine Zwischenstufe, ja, die dir vielleicht total gut gefällt, tatsächlich schon das Problem darstellen, dass man sagt, ich kann die Miete nicht mehr bezahlen. Ja, also wo unser eins sagt, ist ja viel billiger als im Prenzlauer Berg. Ja, genau. Ja, das kann ja, für, weiß ich nicht, eine arabische Familie schon sozusagen deutlich über dem Machbaren liegen. Aber so, was sind denn da Strategien, um da so ein, ja, das sozusagen den Stadtteil zu modernisieren, auch attraktiver zu machen, die Substanz zu erhalten und so, aber nicht alle, die da wohnen, zu zwingen, mehr oder weniger sich einen neuen Ort zu suchen. Ja, wir haben ja selbst hier in der Geschichte von Prenzlauer Berg vorhin schon zwei Strategien kennengelernt, haben gesagt, irgendwie, wenn das mit sozusagen großen öffentlichen Fördergeldern abgefedert wird und darüber Sanierung finanziert wird, dann hat das sozusagen einen großen Schutzfaktor. Und darüber halt Bedingungen gestellt werden für die Mieter. Für ärmere Bevölkerungsschichten. Und ein zweiter Eingriff wäre das, was mit den Mietobergrenzen versucht wurde, also über baurechtliche Genehmigungsvorbehalte zu agieren, was für Neukölln, was ich da eine ganz interessante... Baurechtliche Genehmigungsvorbehalte, das bedeutet was? Also zum Beispiel sagt, du kriegst hier eine Genehmigung für einen Bau, wenn du dich verpflichtest, eine Mietobergrenze einzuhalten, wenn du dich verpflichtest, eine Einigung mit dem Mieter, der jetzt drin wohnt, unterschrieben mir vorzulegen. Das funktioniert nur, wenn ich eine städtebauliche Sondersatzung, also ein Sanierungs- oder Milieuschutzgebiet festlege für die Gebiete. Ja, dann habe ich diese Möglichkeit, dass ich sage, neben der ganz normalen Baugenehmigung, gibt es sozusagen Sonderbedingungen. Ist denn Nordneukölln, ist das so ein Sanierungsmittel? Nee, sind nicht. Da war ja ganz interessant, sind jetzt gerade ja neue Sanierungsgebiete in Neukölln festgelegt worden. Da ist der sozusagen dieses Aufwertungsgebiet um den Reuterplatz, ist da bewusst aufgespart worden mit der Begründung des Senats. Da braucht man kein Sanierungsgebiet festlegen. Da saniert es sich ja sozusagen ohne staatliches Zutun. Ja, und wenn ich Sanierungsgebiet aber eigentlich als ein Schutzinstrument interpretiere, müsste man genau am Reuterplatz ein Sanierungsgebiet festlegen und müsste sagen, mit dieser Sanierungssatzung verbinden wir, dass bestimmte sanierungsrechtliche Auflagen formuliert werden. Ja, aber das bringt ja sowieso nichts mehr, weil wenn der Prenzlauer Berg immer noch als Sanierungsgebiet bezeichnet wird, irgendwie, dann scheint ja sowieso das ein ziemlich zahnloses Instrument zu sein, ja? Mittlerweile. Aber wir waren ja dabei, dass das gefragt wurde, was für Instrumente sind eigentlich vorstellbar. Und das aber ist heute nicht mehr in Berlin. Also realistisch in Berlin ist dieses Instrument auch nicht mehr. In der jetzigen Situation. Ich glaube nicht, dass Berlin sich das also noch lange leisten kann, dass es kein Geld für den Wohnungsbau ausgibt. Okay. Einerseits kippt sozusagen die große Argumentation der Senatorin für Stadtentwicklung, die sagt hier, wir haben 100.000 leerstehende Wohnungen und einen entspannten Wohnungsmarkt. Also da lacht inzwischen sozusagen wirklich jeder drüber. Und das kommt aber darauf an. Ne? Es gibt einen entspannten Wohnungsmarkt in Hellersdorf oder so. Oder selbst irgendwo. In Spandau steigen inzwischen. Also es gibt ja sozusagen verschiedene sozusagen Wohnungsmarktuntersuchungen, die Neuvermietungsmieten beschrieben haben. Da ist in der letzten Studie von 2009 herausgekommen, dass außer in Spandau in allen Gebieten von Berlin die Mieten gerade steigen. So, also die Neuvermietungsmieten. So. Und das ist schon sozusagen alles andere als ein entspannter Wohnungsmarkt. Dazu kommt diese Diskussion, die eigentlich eine Senatorin für Stadtentwicklung in Berlin drauf haben müsste, dass man eben Hellersdorf und Hohenschönhausen nicht mit Mitte Neukölln und Kreuzberg vergleichen kann. Also dass in so einer großen Stadt wie Berlin eine globale Betrachtung von Wohnungsmarkt und Wohnungsangebot gar keinen Sinn macht, sondern Leute, die in Kreuzberg und Neukölln wohnen, die wollen auch weiter da wohnen und andere, die in Mitte und Prenzlauer Berg wohnen. Man müsste sozusagen die Innenstadtbezirke zusammen. Muss differenziert betrachten, muss Hellersdorf und Wenden. Irgendwie sagen so, alles, was innerhalb des S-Bahn-Rings liegt, sozusagen betrachten wir anders als das, was außen liegt oder so. Oder sowas, oder man könnte bezirkliche oder auf Ortsteil bezogene Wohnungsmarktanalysen machen. Aber also egal, wie man das betrachtet, wird man nicht drum rumkommen, dass man sagt, wir haben zumindest in Teilen einen angespannten Wohnungsmarkt. Ja, also es so gab ja da auch mal in dem Zusammenhang ein Gesetz, was in Berlin, was verhindert hat, dass wenn jemand eine Wohnung verlassen hat, dass die Wohnung danach irgendwie besonders teuer weitervermietet. Ich weiß nicht, wie der Prozentsatz war, aber es gab mal so ein Gesetz, das hat mir so ein Typ vom Mieterverein erzählt. Ja? Und dieses Gesetz ist, glaube ich, vor 5 Jahren, 6 Jahren ausgesetzt worden. Man hat dann gesagt, irgendwie, das macht keinen Sinn mehr, weil wir haben ja einen entspannten Wohnungsmarkt in Berlin. Und da habe ich mich nämlich auch mal mit der Senatorin für Soziales drüber unterhalten und sie meinte halt, das ist nämlich genau diese Argumentation. Sie sagt halt, das ist absurd. Natürlich haben wir einen entspannten, relativ entspannten Wohnungsmarkt, wenn man es global betrachtet, aber eben wenn man sich halt Prenzlauer Berg oder eben Mitte oder auch Neukölln, bestimmte Teile von Neukölln oder auch Kreuzberg anschaut, dann müsste da diese Regelung zum Beispiel eigentlich wieder eingeführt werden, weil nämlich sonst das eben zu diesem drastischen Austausch kommt. Aber was ich noch nicht verstehe ist, also gut, dass Berlin pleite ist und kein Geld hat und sowas jetzt erstmal nicht fördern will, das sehe ich zumindest eine politische Logik drin, so dass man sagt, ja, wir müssen sparen, also geben wir dafür kein Geld aus. Aber wie ist denn das zu erklären, dass selbst diese administrativen Maßnahmen nicht gemacht werden? Also dass man jetzt nicht sagt zum Beispiel, okay, Reuterplatz, attraktives Wohngebiet, wir wollen da irgendwie die Struktur halten, wir wollen das ein bisschen abfedern, also sagen wir, das ist ein Sanierungsgebiet, also sagen wir Sanierung ja, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Bitteschön, warum passiert das nicht? Also einerseits, weil Berlin so pleite ist, zweitens, weil... Aber dafür, das kostet ja doch kein Geld. Zweitens, weil sozusagen Berlin eine Politiklogik verfolgt, wie alle anderen Städte auch, in der letztendlich eine Wachstumsideologie im Hintergrund steht. Und das Schlimmste, was Politikern und auch damit Verwaltungsangestellten passieren kann, ist, dass irgendwie herauskommt und in der Zeitung steht, da gibt es ein großes Neuköllner Investitionshemmnis. Ja? Also sozusagen, wie würde sich der Baubeamte rechtfertigen müssen, wenn in der BZ oder in der Berliner... Oder in der Berliner Zeitung. Also falls man das nicht versteht, er sagt, wir wollen keine Yuppie-Schweine und fährt auf seinem Fahrrad weiter und sagt, no Yuppies, no. Ja, ja, gute Impression der Reste des Stadtteilwiderstands in Prenzlauer Berg. Am Teutoburger Platz ist das auch so, jeder Neubau kriegt erstmal irgendwie Farbbeutel ab. Ja. So, ja? Aber also dabei, also das verhindert ja offensichtlich wenig. Also. Nee, und das heißt, dass Berlin schon auch in so einer sozusagen Wachstumslogik drinsteht. Also auch mit der rot-roten Koalition wird letztendlich ja darauf gesetzt zu sagen, da muss man eben in anderen Bereichen, also Kreativwirtschaft oder Wissensökonomie, also da müssen wir wachsen. Aber ohne Wachstum und ohne mehr Arbeitsplätze wird Berlin sozusagen nicht zu retten sein. Und wenn ich diese Perspektive verinnerliche, dann mache ich natürlich auch alles, um sozusagen möglichst investitionsfreundliches Gesamtensemble als Stadt zu bieten. Ja? Die Perspektive ist, glaube ich, richtig schlimm. Ja? Also wenn ich mich mit Freunden unterhalte, die immer mehr auch hier wohnen, natürlich aus Frankreich oder aus den USA oder aus England, wo das sowieso alles eine etwas andere Situation ist in den großen Städten. Die sagen halt alle, dass sie von erfahrenen Immobilientypen irgendwie jetzt schon gesteckt bekommen, sie sollen unbedingt in Berlin was kaufen. Hier wird sich richtig was entwickeln und in 10 Jahren oder so kannst du hier die Wohnung. Also da wird richtig so offensichtlich im Ausland auch, ohne dass das jetzt irgendwie als Feindbild aufgebaut werden soll, so. Aber wird halt geraten sozusagen, investieren Sie in eine Wohnung in Berlin, das ist ein gutes Spekulationsobjekt, das können Sie in 10 Jahren irgendwie super vertickern, der Markt wird sich entwickeln, Berlin wird richtig teuer werden, Freund davon mir, gehen alle aus. Freund von mir in Dänemark, Kopenhagen, hat ein Flugblatt bekommen von einem Immobilienmakler, der sagt, ich fliege dich umsonst nach Berlin und wir gehen Wohnungen angucken. Und du zahlst den Flug nicht, wenn du was kaufst. So. Ja, aber das ist doch irgendwie... Also die sind sozusagen, die sind dann mit einem ganzen, also er ist nicht mitgeflogen, aber er kennt Leute, die mitgeflogen sind. Da sind halt irgendwie 100 Dänen mit so einem Jet irgendwie hierher und haben Wohnungen gekauft. Ja, ist halt so mit Air Berlin oder mit EasyJet? Das weiß ich nicht genau, mit welcher Airline. Ist denn, da müsste die Empfehlung nicht sein, in jedem Fall was zu kaufen, auch wenn man sich das gar nicht leisten kann? Weil wenn die Wohnung in den nächsten 10 Jahren am Wert sich verdoppelt, ist es ja wurscht, ob ich sie bezahlen kann oder nicht. In jedem Fall mache ich ein Geschäft. Ist das nicht so? Sag doch mal einen Geheimtipp. Wo kann man jetzt noch richtig was abziehen? Muss den Leuten, also auch die Leute, die hier wohnen, ja irgendeine Art von Rat geben, wie sie hier bleiben können. Wenn die eigene Wohnung, in der ich bin, jetzt in jedem Fall sich verdoppelt im Wert, in den nächsten 10 Jahren kann ich sie auch kaufen, auch wenn sie jetzt schon zu teuer ist. Ja. Also da hat er mehrere Schwierigkeiten. Also du kannst dir das vielleicht leisten, ich weiß nicht, wo du wohnst, aber in deinem Haus. Also kann sich jeder doch leisten, weil die Wohnung ist doch die Sicherheit. Müsste eigentlich, oder? Also müsste man noch. Hartz IV zum Beispiel kann. Die können sich das nicht leisten. Die könnten sich das vielleicht auch leisten mit diesem Sicherheitsdenken, aber die dürften gar nicht so viel Geld ausgeben für die Wohnung. Also das, also gibt sozusagen bestimmte Grenzen. Dann bin mir nicht ganz sicher, ob die kreditfinanzierenden Banken die Logik überall so mitvollziehen. Also wenn ich mit meinem... Braucht Minimum ein Eigenkapital, ein gewisses, aber das ist nicht besonders hoch nicht bei so Wohnungen. Man braucht, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Ja, es geht langsam in Richtung Amerika. Ja. Man braucht ganz wenig. Und die zweite Hürde ist ja, ob du deinen Eigentümer dazu kriegst, die Wohnung zu verkaufen. Ja, zu so einem jetzt preiswerten sozusagen Wohnungspreis oder Quadratmeterpreis und die Perspektive von vielen Eigentümern und da würde ich sozusagen bei Strategien für Neukölln nochmal anschließen, ist ja eher zu warten, dass das irgendwie ein Investor kommt und tatsächlich einen relativ hohen Preis mir sozusagen für das gesamte Haus bietet. Ja, und wenn dieser Eigentümerwechsel dann vollzogen ist, dann können die meisten von uns, ja, die du da beschrieben hast, sozusagen dann gar nicht mehr mithalten. Ne? Also weil die Wahl ist ja nicht, dass wir alle in Martershof ziehen oder in eine sanierte Altbauwohnung, sondern dass man sagt, irgendwie, wenn das jetzt noch entwertet ist, kann man es da kaufen. Und genau in dem Moment, wo sozusagen sichtbar würde, dass es so einen Eigentumsmarkt in Neukölln oder Teilen von Kreuzberg gibt, dann würde, glaube ich, also der Immobilienmarkt da deutlich intervenieren und mit genau solchen Investitionsstrategien und sozusagen großflächigen Aufkäufen reagieren und würde sich das sozusagen selber unter den Nagel reißen. Und dann ist man nämlich gar nicht mehr dabei. Und die Strategie für Neukölln wäre aus meiner Perspektive im Moment zum Beispiel diese jetzt da noch dominierende Eigentümerstruktur von nämlich ganz vielen Alteigentümer, Einzeleigentümer, die gar nicht in der Lage sind, eine umfangreiche Modernisierungsmaßnahme zu finanzieren, ja, wenn es nicht öffentliche Gelder gibt. Ja, die können vielleicht mal eine Wohnung irgendwie mit einem neuen Bad ausstatten, aber die können nicht wie hier in Prenzlauer Berg irgendwie eine Grundsanierung machen und irgendwie ein Dachgeschoss aufsetzen. Ja, und das heißt also, diese Eigentümerstruktur, die wir im Moment haben, die ist eigentlich sowas wie eine Versicherung für sozusagen einen sehr allmählichen Wandel in Neukölln. Ja, und was nicht heißt, dass sozusagen Kleineigentümer immer die besseren Eigentümer sind. Ja, das kann im Fall von Mieter-Eigentümer-Konflikten sozusagen sehr unangenehm sein, wenn du weißt, der wohnt im Nachbarhaus oder der wohnt vorne im zweiten Stock und beobachtet mich und schreibt aber immer auf. Aber in dem Punkt könnte es nicht. Aber für sozusagen also das ganze Gebiet und sozusagen die Investitionsfülle könnte das so eine Versicherung sein. Und ich habe das irgendwie im Bezirk auch schon mal vorgeschlagen, fanden die aber nicht so sinnvoll. Statt Mieterberatung in den Sanierungsgebieten und Milieuschutzgebieten in Neukölln eine Eigentümerberatung zu installieren und zu sagen, wir sozusagen sprechen ganz gezielt diese Alteigentümer an und zeigen ihnen Wege auf, wie sie langfristig in so einem Gebiet bleiben können. Weil das, was am Reuterplatz jetzt schon passiert, ist ja, dass die sozusagen Grundstückspreise sozusagen deutlich anziehen und damit auch sozusagen der Anreiz, den ein Alteigentümer hat oder ein Einzeleigentümer, das Haus zu verkaufen. Ja? Und die kritische Phase, und da habe ich mit Haus und Grund in Neukölln auch gesprochen, die setzt jetzt in Neukölln nämlich schon an, weil die Altersstruktur der Eigentümer in Neukölln, ja, die sind alle im höheren Pensionsalter und die kritische Phase setzt ein, wenn die sterben und sozusagen ihre Häuser an zwei oder drei Kinder aufteilen. Ja, die dann so ähnlich also das, wie hier, was mit den Alteigentümern, mit den Erben. Genau, ja. Also die sich dann nicht einigen können oder da braucht ja nur einer keine Lust haben, weiter Eigentümer in Neukölln zu bleiben. Ja. Und dann setzt er die anderen unter Druck und dann muss verkauft werden. Und für sozusagen diese Situation, also irgendwie Abfederungsmechanismen zu entwickeln, so das fände ich im Moment extrem sinnvoll. Aber da gibt es jetzt noch nichts, was man so für diese Phase, was da so die Wissenschaft parat hätte, so okay, wir haben jetzt ne, so einen Kiez, der ist einigermaßen intakt, aber die Eigentümer ist so eine kleine Eigentümerstruktur, aber die werden jetzt älter und sterben und in den nächsten 10 Jahren müssen die stehen auf einmal all diese Häuser zum Verkauf. Und wie gibt es da so einen wissenschaftlichen Ansatz, wie man das abfedert? Nee, einen wissenschaftlichen Ansatz dazu gibt es nicht, aber also gibt halt Überlegungen, also die schon diesen Zusammenhang von Investitionsmodellen und Eigentümerstrukturen sozusagen sehr, sehr stark untersucht haben und hab das vorhin am Beispiel von Prenzlauer Berg ja deutlich beschrieben, wie veränderte Investitionsbedingungen auch die Eigentümerstruktur verändern und so ähnlich kann eben eine, ich sag jetzt mal Manipulation von einer gewünschten Eigentümerstruktur natürlich auch bestimmte sozusagen Investitionsdynamiken auslösen, ja, oder eben durch eine Entschleunigung der Sanierung auslösen. Und wie ich das tatsächlich erreichen kann, ob ich sage, ich brauche vielleicht ein bestimmtes Fördermittelprogramm, wo ich sozusagen Alteigentümer sozusagen bevorzuge oder bestimmte Anreize gebe, das müsste sozusagen auf Verwaltungsebene diskutiert werden. Also so, es muss nicht unbedingt viel kosten. Es gibt irgendwie Mittel sozusagen, wie auch eine arme Stadt sich gegen so eine Übernahme sozusagen oder gegen Immobilienspekulationen en masse schützen kann sozusagen und da eingreifen kann und regulieren kann. Das gibt es, hast du gesagt. Gibt es dafür Anzeichen, dass das in Berlin langsam auch durchsickert und dass da was passiert? Na, was durchsickert ist ja, dass fast alle politischen Parteien, glaube ich, mit Ausnahme der FDP, die findet, Gentrification ist eine gute Versicherung gegen Armut in der Stadt. Ja. Alle politischen Parteien Wohnungspolitik relativ sozusagen hoch oben auf der politischen Agenda gesetzt haben. Ja? Also da gibt es noch keine konkreten Vorschläge oder also sozusagen so, dass man sagt, so, da sind richtig Programme irgendwie in Sicht. Aber das würde ich schon als gutes Zeichen empfinden und hat auch relativ viel, glaube ich, damit zu tun, dass das sowohl in der Öffentlichkeit als auch von Seiten von sozialen Bewegungen in den letzten 2-3 Jahren ein zentrales Thema war. Also mit Mediaspray versenken und verschiedenen steigenden Mieten, stoppen Demonstrationen und Bündnissen und Protesten von Sozialmietern und so weiter. Also das hat tatsächlich ja Bewegung in die politische Privatsphäre gebracht. Was es, also ich wollte eigentlich noch so ein paar Beispiele bringen, also was man machen kann. Ja? Also, und war da hängen geblieben, dass die sozusagen Büroneubauten in der Friedrichstraße in den 90er Jahren, dass da gesagt wurde, ihr kriegt die Baugenehmigung, wenn ihr 20% Wohnung hiermit errichtet und wenn ihr irgendwo einen Ausgleich an Grünflächen irgendwo in der Stadt hinbringt. Also so ein ganz normales Immobiliengenehmigungsverhandlungsgeschäft, ja, was man mit städtebaulichen Verträgen unkompliziert mit Eigentümern machen kann. Und was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum zum Beispiel, wenn wir hier den Mauerstreifen, den wir vorhin gesehen haben, wo relativ viele Baugruppen auch bauen, ja, wo zum Teil auf Grundstücken des Landes Berlin gebaut wird, warum da beim Verkauf nicht gesagt wird, ihr dürft hier Wohnungen errichten, aber bitte 20% soziale Mietwohnungen. Mhm. Ja, wie die Eigentümer das dann umsetzen. Ja, ob dann sozusagen die Martershof oder die Wohnung auf Martershof-Level dann eben 4.800 Euro kosten, damit es oben oder in einem Nebengeschoss irgendwie eine preiswerte Mietwohnung gibt. Das muss dann ja nicht mehr die Stadt interessieren. Aber das wäre auch so ein Umverteilungsmodus, wo ich mit einer Genehmigungsauflage einfach sagen kann, bitteschön, ihr kriegt hier öffentliche Grundstücke in den besten Lagen der Stadt. Und unsere Auflage ist eben nicht nur, dass ihr hier die Blockrandbebauung und die Traufhöhe einhalten müsst, ja, so baurechtliche Sachen, sondern ist eben auch eine bestimmte Sozialmietquote, die errichtet werden könnte. Wäre eine relativ einfache Idee, die man nehmen kann. Ich habe letztens irgendwie mit Leuten gesprochen, die aus so einem Bereich irgendwie Forschung zu Umweltregulation kommen, wo es irgendwie ja so Ideen gibt, sozusagen individuelle Ausgleich, beim ökologischen Fußabdruck oder so zu handeln. Ja? Wo man sagt, also die Vielflieger, die müssen dann sozusagen tendenziell mehr zahlen, während die Wenigflieger irgendwas übrig hätten. Und dann könnten die Wenigflieger mit den Vielfliegern sozusagen ihre Strafpunkte ausgleichen. Man hätte so auch eine wirtschaftliche Umverteilung. Und sowas wäre ja rein theoretisch auch, wenn man sozusagen unterschiedliche Wohnqualitäten in der Stadt hat, durchaus denkbar. Ja? Dass man sagt, also wer sozusagen wirklich in den besten Teilen der Stadt, in den besten Wohnungen, in den teuersten Wohnungen wohnt und sich das auch leisten kann, der zahlt sozusagen irgendeine Form von Abgabe, damit andere auch zum Beispiel in der Nachbarschaft wohnen bleiben können, die sich das nicht leisten können. Also so eine Form von Umverteilung. Also wo mir jetzt im Moment noch, also das sozusagen... Das wird niemals kommen. Es gab in den 20er Jahren die Hauszinssteuer in Berlin. Also die macht Hauszinssteuer, also das funktionierte sozusagen nicht über die einzelnen Mieter und Einzeleigentümer, sondern über die Hauseigentümer, aber die mussten genau so eine Abgabe leisten. Also das... Wir haben hier einen Senat aus SPD und Linkspartei. Also wenn die den Wohnungsmarkt schon so liberalisiert haben, wüsste ich nicht, welche Partei das machen sollte. Oder ich wüsste nicht, was ich da ändern sollte. Eigentlich müssen die es machen. Die machen aber nichts. Ja, die hätten das machen müssen. Die haben das nicht gemacht. Mhm. Und vermute, dass das auch sich in den nächsten Wahlergebnissen in irgendeiner Weise niederschlägt. Ja. Also, dass da eine Unzufriedenheit gibt. Ja. Also, und auf der anderen. Dass die Union dazu eher, dass die CDU dazu eher bereit wäre? Ich glaube nicht, dass wir eine CDU-Regierung bekommen. Ja. Und was ich im Moment ja beobachte, also ist ja in allen Parteien, dass die einen wohnungspolitischen Winterschlaf irgendwie von fast 10 Jahren gehalten haben und auch, weiß nicht, von Grünen oder der CDU da im Prinzip keine großen Impulse kamen. Und das ändert sich gerade für alle. Also alle versuchen sich gerade in so einem sozusagen Wettbewerb mit sozusagen innovativen Vorschlägen für die Stadtentwicklung zu übertrumpfen. Und davon wird irgendwas sozusagen auch nach der Wahl Bestand haben müssen. Also und das ist dann auch wieder abhängig, klar. Also wie sozusagen aufmerksam sind die Bürger der Stadt, wie stark sind soziale Bewegungen, dass man sagt, hier, also ihr habt uns jetzt 2 Jahre lang irgendwie eine Mietrechtsreform versprochen und müsst das auch machen, wenn wir euch gewählt haben. Ich hätte noch eine abschließende Frage jetzt von meiner Seite, nämlich welche Perspektive siehst du denn jetzt, weil wir jetzt extra hier den Spaziergang am Prenzlauer Berg gemacht haben, welche Perspektive siehst du denn hier? Was wird denn aus diesem Bezirk, also so wie es läuft? Wir haben 2 Tendenzen. Das eine haben wir vorhin sozusagen kurz angerissen, als darum ging, wie langweilig der Kollwitzplatz geworden ist. Und wir werden, glaube ich, mittelfristig, das heißt also so in der Perspektive von 5 bis 10 Jahren, auch im Prenzlauer Berg ein relativ kleinräumiges Nebeneinander von sozusagen unterschiedlichen Lebensstil-Enklaven also wo sozusagen ganz bürgerliches Ökomilieu am Kollwitzplatz wohnt und am Teutoburger Platz vielleicht, also eher so ein alternativ orientiertes Familienmilieu, aber mit bildungsbürgerlichen Ansprüchen und dem entsprechenden Geld dazu und sozusagen auch andere Gebiete sozusagen, also sich deutlich voneinander unterscheiden werden. Und die zweite Perspektive, die ist ein bisschen langfristiger und die ist noch deutlich problematischer als so eine kleinräumigen Lebensstil-Enklaven, ist sozusagen mit der relativen Altershomogenität im Bezirk verbunden. Und wir haben vielleicht so ein gruseliges Beispiel vor Augen, wenn wir nach München-Schwabing gehen. Oder nach Tegel. vielleicht auch da, aber also weil das aber auch ein Aufwertungsgebiet ist, ja, wo sozusagen also die Gentrifier aus den 1970ern jetzt sozusagen kollektiv das Rentenalter erreichen und wo also Geografen in München von der Vergreisung des Stadtviertels beschreiben. Und das ist schon auch für Teile von Prenzlauer Berg natürlich eine Perspektive, ja, wo man sich so ein bisschen überlegen kann, was soll aus den ganzen sozusagen Kinderläden und Schulen, die jetzt neu errichtet werden, was ist mit denen in 20 Jahren? Ja? Also, und gerade mit dieser Perspektive wachsende Eigentumsquote im Gebiet, die soweit wir bisher sozusagen Wohnmobilitäten in Städten untersucht haben, immer mit einem größeren Maß an Sesshaftigkeit auch verbunden sind. Also aus Mietwohnungen auszuziehen, wenn sich sozusagen dein Lebensumfeld verändert und du biografische Brüche hast, das ist ganz einfach. Aus so einer Eigentumswohnung, ja, die du ganz bewusst erworben, mitgestaltet hast und so weiter, auszuziehen, also das kommt viel, viel seltener vor. Also das heißt, auch da gibt es sozusagen so eine Tendenz der Bevölkerungsstabilität, die mit einer Sklerotisierung der Nachbarschaften verbunden sein kann. Die Sklerotisierung der Nachbarschaften, ja. Ich denke, das ist ein würdiges Schlusswort. Wollen wir dich fotografieren vor den Ja, das ist nur wahnsinnig, wahnsinnig duster. Du. Der Wach. Nee, vor dem Martershof. Martershof, oder? Ja, hier ist das Martershof-Schild, genau. Das hat mich eben jetzt auch noch gewundert. Wieso haben die das Recht hier? Das ist so ein offiziellen Straßennamen. Das ist ein offizielles Straßenschild. Aber das ist ja also sicher keine offizielle Straße. Also das ist ja allerhöchstens eine Privatstraße. Vor allem ist das ein privater Name? Das ist der Name von diesem Immobilienprojekt. Wieso kriegen die das als Straßennamen? 1 bis 15. Das kannst du doch im Axel Springer Haus, wie heißt das? Das mussten die beantragen. Ja, das hat der Bezirk. Das erste Mal. Also, was sagst du denn dazu? Ist das komisch? Ist komisch. Also bisher dachte ich, wir stehen hier auf der Schweter Straße. Offensichtlich heißt der Bereich jetzt hier Martershof. Also vielleicht ist das auch irgendwie die Metapher, dass der Eigentümer, also Stoffanell, die Stoffanell GmbH hier irgendwas an die Stadt zurückgibt und irgendwie einen neuen Platz geschaffen hat, ja, der dann sogar ein eigenes Namensschild bekommt. Und ich befürchte, dass wir im sozusagen Martershof 1 bis 15, auch wenn die Baustelle fertig ist, nicht immer und nicht zu allen Uhrzeiten ungehindert betreten dürfen. Nee, also hier sind. Ja, also das sind, also zumindest in den Prospekten sind Zaunanlagen, die geschlossen werden können, vorgesehen. So, dann stell dich doch mal unter das Corpus Delicti. Legst du das hin? So, warte mal, hier hältst du das mal ganz kurz? Ich glaube, ich aus der knienden Perspektive aufnehmen, ne? Ja, das ist dann doppelt gruselig. Da wirkst du dann wie so ein halb vermummter Stadtautonomer. Hör mal. Das ist natürlich eine komische Perspektive. Vielleicht machst du zwei Bilder, einmal von dem Schild. Du mal, ich habe doch diese geile Panorama-App. Warte mal. Bleib, stell dich mal bitte da unter das Schild. Das mache ich jetzt mal, dann kann ich damit endlich mal was. Wie, was machst du denn da jetzt? Die stitche ich dann alle zusammen. Kann dann schon gehen, weil du hast mich drauf. Nein, nein, nein. Der Kopf fehlt noch. Klang. Es geht dann einmal die Turnschuhe, dann kommt die Hose und so weiter und so fort. Das wird dann alles zusammengeklebt. Ja, da gibt es eine ganz, das ist wirklich ganz cool, die App. Die näht die alle zusammen. Wie viele musst du denn davon machen? Okay. Hast du alles dabei, ja? Auto-Stitch, genau. Mal gucken. Ein Chip. Achso, das kannst du jetzt auch hier schon am Rechner machen. Genau, das kann man, wisst ihr, den Autostitch und dann kann man die Fotos nehmen und auswählen. Also ich habe jetzt sozusagen einmal, wo habe ich denn angefangen? Ich glaube hier. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, und da. Und die klebt er dann zusammen. Ja, genau, der berechnet jetzt sozusagen Überlappung und scannt die Objekte. Jetzt kann man Stitch sagen. Jetzt dauert das einen Moment. Wollen wir das noch mit aufnehmen? Oder ja, ist, keine Ahnung, du, wir haben ja keine... Wir haben ja einen Werbevertrag, oder? Werbevertrag? Ich würde dann ganz gerne noch mal eben mein Fahrrad holen da vorne. Ach so, ich auch, ja. Nee, genau. Bevor wir... Macht er da so ein Foto draus? Tatsächlich? Ja, das sieht ja super aus. Ist doch alles mit drauf. Aber Marthas Hof erkennt doch nicht Philipp. Kommt ja vielleicht noch, hoffe ich mal. Nee, ich glaube nicht. Meinst du nicht, dass der... Nee, ich glaube, du hast genau... Das Straßenschild, aber ich habe das damit aufgenommen, das stimmt. Nee, du hast nur den Parkscheinautomaten mit aufgenommen. Da ist es doch. Marthas Hof? Doch, müsste hier oben das... Wie, aber das ist jetzt nicht drauf, oder was? Nein, es ist nicht mit drauf. Es ist super zusammengestitcht, aber... Das sieht natürlich jetzt ein bisschen autonom aus hier, ne? Aber... Ja. Aber habe ich doch nicht hier... Habe ich das nicht mit aufgenommen? Doch, da ist es doch. Wo ist es denn dann? Da oben. Aber das hat er irgendwie abgeschnibbelt. Dann muss ich mir noch mal was überlegen. Ich mache da mal eine extra. Ich mache noch mal ein extra Bild davon. Und dann werden wir dann müsste doch dein Winkel besser sein. Ja, aber du bist so schlecht belichtet. Philipp, wir müssen jetzt, Andreas und ich müssen noch irgendwie Andreas Urlaub besprechen und ich muss dann auch nach Hause. Du musst nach Hause? Ja, weil ich. Warum musst du denn nach Hause? Weil ich musst du noch Wohnungsprospekte angucken? Ich muss jetzt mit Andreas. Nee, ich glaube. Oder musst du noch verhandeln? Nachdem ihr alle schon Wohnungen gekauft habt, werde ich immer noch keine Wohnung gekauft haben, weil ich gar keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen. Kommst du mal ein bisschen aus dem Schatten? Ehrlich gesagt. Das ist irgendwie gar nicht gut. Also mit dem Wohnungskauf meine ich. Ich habe auch keine Wohnung gekauft. Aus Prinzip nicht, oder? Nee, aber ich finde das irgendwie auch... Also so. Ich finde alleine schon die Vorstellung, irgendwie mich da jedes Wochenende aufmachen zu müssen und irgendwelche Sachen zu besichtigen, total doof. Ich weiß auch nicht, ob ich diese Idee von Baugemeinschaft so toll finde, was irgendwie ja noch so eine halbwegs nette Option für ist so, ja, dass man dann sagt, man tut sich mit ein paar Leuten zusammen und überlegt sich sowas eventuell dann eben auch mit so einer sozialen sozialen Mietfunktion. Das könnte man ja tatsächlich dann auch zur Bedingung machen. Auch privat. So als Hausangestellte irgendwie, ne? So, ja, ihr könnt hier wohnen, aber also frische Milch sollte dann schon immer vor der Tür stehen morgens. Ich finde halt auch bei den Projekten, dass irgendwie, dass ich mag auch gerne zur Miete wohnen. In irgendeinem Haus, wo das alles, wo ich mir nicht meine Nachbarn ausgesucht habe, wo das irgendwie alles irgendwie zusammengewürfelt ist so. Zwangsläufig ist das ja sowieso so, dass man in bestimmten Wohnlagen tendenziell mittlerweile eher mit Leuten zusammenwohnt, die aus einem ähnlichen Milieu kommen. Das ist es ja schon mittlerweile einfach so, ja. Dass ich das jetzt noch mehr forcieren muss und sage, ich suche mir das jetzt noch wirklich genau aus und die kommen möglichst noch alle aus derselben Einkommensklasse als ich, wie ich und machen alle irgendwas mit Medien oder so. Das ist mir dann, glaube ich, doch ein bisschen zu viel, so, ja. Ja. Und das passiert... Neukölln, oder? Ja, also ich kann das ja allen nur... Noch kann ich es ja nur allen wärmsten empfehlen. Aber es gibt ja... Genau, Köln ist ja auch riesig. Also zum Beispiel ja, im Verhältnis, das muss ja immer wieder 220.000 Einwohner oder sowas. Also da gibt es ja auch viele Ecken, die noch nicht erfasst wurden. Also zum Beispiel im Verhältnis zu der Zeit, wo ich da bei dir um die Ecke gewohnt habe, in der Hobrechtstraße in den 90er Jahren, ja, da war da ja gar nichts. Also gar nichts. Da war irgendwie ein Antiquariat da und die Tankstelle, wo man hingehen konnte. Und dann gab es irgendwie noch so einen kleinen, ich glaube, es war ein Mexikaner an der Ecke. Und ich finde schon, dass ich zum Beispiel das Quartiersmanagement, was da war, dass das irgendwie auch so ein bisschen Leben in diese Ecke reingebracht hat und auch erstmal so ganz schön, ja? Das sage ich ja gerade. Das ist ja eine total ambivalente Kiste. Also natürlich will man nicht... Richtung Friedrichshain. Ja, natürlich. Ja, na klar. Das meine ich ja vorhin. Also dass es so ganz ambivalent ist. Also dass man da irgendwie eine Art von Gestaltung oder so haben möchte. Man möchte nicht, dass das so einfach so linear jetzt alles teuer privatisiert wird und schickimicki. Aber bei mir vor dem Bäcker, da sitzen jetzt die Münchner mit ihrer Rolex und schlürfen ihren Cappuccino. Ja. Männer können ja auch keinen anderen Schmuck tragen, außer eine teure. Okay, Frage, oder? Stimmt. Ja, ich mache die nur einmal ab, weil das immer so am Mikrofon klappert. Aber ja. Ansonsten habe ich da auch so diesen Maradona-Style eigentlich links und rechts. Immer eine. Und meins steht da. Okay. Ja, dann machen wir mal Winke, Winke, ne? Genau. Ja. Winke, Winke. Okay. André, ja, ganz herzlichen Dank. Gekommen, aber war ja, ja, war trotzdem total spannend. Vielen, ja, vielen Dank. Na, da haben wir die Sendung mal gemacht. Super. Tschüss. Okay. Ja, Frau Bialke. Auch. Tschüss. Mach's gut, ne? Du auch. Aber wir gehen ja noch zusammen, ja, zum Fahrrad. Genau. Unser Fahrrad steht da. André, ganz herzlichen Dank. Wie kommst du jetzt? Bis demnächst. Ich muss Straßenbahn und Bus nehmen. Okay. Okay. Danke. Ciao. Vielen Dank für die Zeit. So. Ich hole mein Fahrrad da, Andreas, ja? Wo ist meine? So, ich habe ja keine Schlüssel mehr. Was macht ihr jetzt? Ich habe Andreas versprochen, dass ich ihm noch ein paar Tipps gebe für Kroatien. Ach so, okay. Und dann gehen wir jetzt den Reiseführer durch und ich sage ihm, wo er wo noch hingehen kann. Ja. Das ist auch okay. Anders, so. Das hat sich anders verändert in den letzten 20 Jahren. Das ist einfach nur noch voller Touristen. Obwohl das ja, wie Prenzlauer Berge auch. Ne? Auch ja. Zu, genau. Okay, also ich mache jetzt mal aus. Vielen Dank, genau, fürs Zuhören. Ja. Bis nächste Woche. Ah nee, warte mal. Ich bin jetzt erstmal weg. Ne? Da müsst ihr irgendwas machen. Ja, ich glaube, irgendwas hatte ich mit Cindy geplant. Ja, dann genau. Freuen wir uns drauf. Tschüss. Der ist auch weg, genau. Tschüss. Ja, tschüss.